vorstellen, wer heute Nachmittag zu uns das Parallelreferat zum heutigen Vormittag halten wird über Klosterreform und weltliche Gewalt in Südwestdeutschland vor der Reformation. Er wird also nicht über alle die Reformbewegungen sprechen, die es in Deutschland zu jener Zeit gibt. Die hauptsächlichsten, die vielleicht unseren italienischen Kollegen nicht so bekannt sind, seien vielleicht noch genannt, wenigstens die auf dem Gebiete der Benediktiner und der Augustiner Chorherren. Das sind im Süden die Melker-Reform, die von Österreich ausstrahlt bei den Benediktinern, die Reform von Melk und die Raudnitzer Reform, die ihren Namen hat nach einem Kloster an der Elbe, an einem Stift an der Elbe und die dann später ebenfalls von Österreich, von St. Dorothea in Wien nach Süddeutschland ausstrahlt. Im Norden bei den Benediktinern die Reform von Bursfelde an der Weser, etwa hier gelegen, die auch bis nach Süddeutschland, den ganzen Norden erfasst, Mitteldeutschland und auch in Süddeutschland ihren Einfluss hat. Herr Mertens wird darüber sprechen. Und bei den Augustiner Chorherren, die Chorherren von Windesheim, ich glaube, sie sind näher, um Zwolle zu erwischen, in den Niederlanden. Deventer Zwolle, hier, nicht, hier ist etwa. Von dort aus den ganzen norddeutschen Raum erfasst die Reform von Windesheim, der Augustiner Chorherr. Dies nur vorweg als Rahmen, weil Sie ja nicht den Gesamtrahmen der Reformen uns vorstellen werden, wie das heute Morgen Frau Professor Zari getan hat, sondern sich auf ein engeres Gebiet beschränken. Bitte schön, Herr Mertens. Ja, ich möchte also über Klosterreform und weltliche Gewalt an Beispielen aus Südwestdeutschland sprechen, und zwar auch diese Beispiele beschränken, im Wesentlichen auf zwei Territorien, einmal die Kurpfalz, die mit ihrem Zentrum in Heidelberg rechts und links des Rheines liegt, mit einigen rechten Pfandlehen am Rhein aufwärts, links und auch rechts noch vertreten ist, und dann mit dem mit dem Württemberg, Grafschaft ab 1495 Herzogtum und gegebenenfalls, soweit das Verhältnis von Klosterreform und weltlicher Gewalt anderswo deutlicher abzulesen ist, auf Österreich oder Trier oder Sachsen Bezug nehmen. Die Erneuerung des Ordenswesens im späten Mittelalter geht hauptsächlich von Italien aus, und so verdanken auch die in Deutschland wirksamen Observanzbewegungen ihren Ursprung und ihre Fortentwicklung vielfach Italienern oder italienischen Vorbildern. Um nur an einige wichtige Namen zu erinnern, am Anfang der von Herrn Jörneck eben schon genannten, von Rautnitz ausgehenden Reform der Chorherren stehen die Kanoniker der Kongregation von Mortara, die aus Pavia nach Rautnitz nördlich von Prag übersiedelten. Raimund von Capua brachte die dominikanische Observanz nach Deutschland, und von Subiaco und von Santa Giustina nimmt die deutsche Benediktinerreform ihren Ausgang. Bei den Augustiner-Eremiten und den Franziskanern sind es namentlich Gregor von Rimini und Giovanni Capistrano, die für die Ausbreitung der Observanz ihrer Orden in Deutschland sorgen. Im Folgenden soll es nun um die Durchsetzung von Ordensreformen im territorialen Rahmen und um die Bedingungen dafür gehen. Ordensreformen stellen ja keine isolierten Vorgänge dar, die sich nur auf dem Gleis des jeweiligen Ordens bewegt hätten. Denn einerseits entwickelten die Observanten, seit sie in den verschiedenen Orden zu Bedeutung oder gar zu spaltender Wirkung gelangt waren, ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit der Reformierten, das über die Ordensgrenzen hinausreichte, sodass Reformierte des einen Ordens auch Konvente anderer Ordenszugehörigkeit visitieren und reformieren helfen konnten. Die Distanz zu den Konventualen des eigenen Ordens erschien oft größer, als die zu den Observanten anderer Orden. Der Abstand zwischen einem reformierten und einem nicht reformierten Kloster sei so groß wie die Entfernung zwischen Himmel und Hölle, schrieb 1455 der Prior der reformierten Chorherren von Rebdorf. Besonders deutlich gibt der observante Dominikaner Johannes Nieder dem Bewusstsein von der Gemeinsamkeit aller Observanten Ausdruck in seinem De Reformatione Religiosorum Libri Tres oder auch Tractatus de Reformatione Status Cenobitici betitelten Werk von 1431. Nieder will Voraussetzungen und Methoden der erfolgreichen Reform von Konventen nicht nur des eigenen dominikanischen Ordens, sondern aller Zenobiten beschreiben. Die Reformatio Religiosorum bedeutet für Nieder nämlich nicht allein Ordensreform, sondern ist für ihn Teil aller auf eine Kirchenreform gerichteten Anstrengungen, ja ist grundsätzlicher noch die Fortsetzung des Erlösungswerkes Christi, Christi qui pro reformatione vitam perdidit, wie Nieder sagt, Reform also als eine Art Erlösung. Andererseits war Ordensreform, auch wenn sie in so weiter Perspektive gesehen wurde, bei der Verwirklichung vor Ort zunächst immer Klosterreform. Die Rückführung eines Konvents zu den Intentionen des jeweils einschlägigen Ordensgründers konnte nicht außer Acht lassen, dass es, verkürzt gesagt, außer Ordensgründern auch Klostergründer gegeben hatte und deren Nachfolger noch gab. Eine Reformatio, die Dominikus, Franziskus oder Benedikt, die Christus im Blick hatte, durfte die Stifter der jeweiligen Klöster, deren Nachfolger oder Vögte, nicht übersehen, wenn die Reform gelingen sollte. Auch dieser anscheinend selbstverständlichen Rücksicht trägt wiederum Johannes Nieder in seiner systematischen Anleitung zur Klosterreform Rechnung, und zwar, wie mir scheint, in solch explizierender Deutlichkeit erstmals. Unter den 7 Präparatoria, die bei der Planung einer Klosterreform zu beachten seien, behandelt Nieder als dritten Punkt zunächst den Consensus Episcopi und seiner führenden Juristen. Dieser Konsensus sei vorsorglich zu erwirken, weil der Bischof und seine Scioli, seine Schlauköpfe, sonst nur Skandal machten, sogar bei exempten Konventen. Das vierte Präparatorium bezieht sich sodann auf die weltliche Gewalt. Nieder mahnt, sich der Amtsgewalt des weltlichen Armes zu versichern, denn dieser sei nützlich und oft notwendig wegen der rebellischen oder hinterlistigen Mönche, die der Reform Widerstand leisteten. Wenn solche nämlich aufgefordert würden, ihren Nacken unter das Joch der Regelobservanz zu beugen, liefen sie sofort zu ihren mächtigen Verwandten und Freunden und verleumdeten die Reform oder die Reformatoren oder die Art ihres Vorgehens. Wenn man also, sagt Nieder, die weltlichen Gewalten nicht vorher informiert oder ihr Wohlwollen gewonnen hat, kann dem göttlichen Werk der Reform leicht widerstanden werden. Nieder formuliert sodann eine vor allem aus der Reformarbeit in der Stadt Basel gewonnene Einsicht, die ihn, einen gewählten Prior und gewählten Generalvikar, zu heftiger Ablehnung mehrheitlich gefasster Beschlüsse führt. Am schwierigsten sei es, Klöster zu reformieren, die in Reichsstädten liegen, wo die Kommune regiere. Man benötige den Consensus communitatis, könne sich aber einmal gefasster Beschlüsse nicht sicher sein, da die Verwandten rebellischer Religiosen bald eine andere Mehrheit herbeizuführen verstünden, die eben Beschlossenes wieder umstoße. Wer es nicht selber erfahren habe, glaube gar nicht, wie vielfältig Klosterreformen in Städten behindert würden. Und gegen die Multitudo vocum spreche ja schließlich das Herrenwort multi sunt vocati, pauci vero electi. Herr Mertens, etwas langsamer. Geht es? Wo dagegen ein Fürst regiere, dort sei die Reformierung viel leichter, wenn man nur den Consensus Principis habe. Johannes Nieder schrieb sein Handbuch für die observanten Reformer aus der Perspektive der Observanzbewegung, dass die Initiative aller nur irgend möglichen Klosterreformen von den Observanzbewegungen ausgehe, ist für ihn selbstverständlich. Die Mobilisierung der Potestas Secularis für die effektvolle Durchsetzung der Observanz ist für ihn eine Forderung der praktischen Vernunft und der Opportunität. Über rechtliche Begründungen oder politische Implikationen macht sich Nieder so wenig Gedanken wie über mögliche Folgen für die kirchlichen Strukturen. Wichtig ist ihm allein der Effekt, die Ausbreitung und Festigung der Observanz. Was in seinem Handbuch an kirchlicher Struktur sichtbar wird, ist allein die Spaltung des Ordenswesens in seine Observanten und seine nicht observanten Teile. Aus der Perspektive eines fürstlichen Beraterstabes sieht der Vorgang der Klosterreform ganz anders aus. Das bedeutendste Dokument dieser Art ist die von Nikolaus von Dinkelsbühl, der keinem Orden angehörte, 1415 verfasste Reformationis Methodus, von der Gerda Koller wahrscheinlich gemacht hat, dass sie das Ergebnis von Beratungen der Wiener Universitätslehrer darstellt, die auf Verlangen Herzog Albrechts V. von Österreich einen Modus Reformationis Religionum et Monasteriorum, also einen Plan der Ordens- und Klosterreform, ausarbeiten sollten. Obwohl diese Methodus in einer Handschrift der Bibliothek des Benediktinerstifts Melk überliefert ist, handelt es sich von der Entstehung und der Natur des Textes her um Archivgut, ein für die Kanzlei des Herzogs bestimmtes Gutachten. Während Johannes Nieder seine Erfahrungen als Reformer der Konvente seines Ordens verallgemeinern will, spitzt die Methodus den geforderten Plan der Ordens- und Klosterreform zu auf konkrete, von der fürstlichen Politik unverzüglich zu vollziehende Schritte. Drei Kategorien der Methodus sind in unserem Zusammenhang entscheidend. Erstens, die Klosterreform ist auf das weltliche Territorium, also die von Herzog Albrecht V. beherrschten Länder bezogen, die Ditio Alberti Ducis Austriae. Zweitens, diese Reform soll de consensu et autoritate ordinarii vel sedis apostolicae durchgeführt werden. Albrecht soll nicht selber als Autorität fungieren, sondern als Supplikant die päpstliche Autorität mobilisieren für die effektvolle Durchführung der Reform, namentlich für die Absetzung renitenter Äbte, für die Verhinderung der freien Abtswahl und die Ernennung observanter dem Fürsten genehmer Äbte. Und drittens, die Methodus, also dieser Reformvorschlag, bezieht sich allein auf den Benediktinerorden und dabei ganz speziell auf die Gewinnung des Nikolaus Seiringer aus Marzen in Niederösterreich, ehemals Prior und dann Abt von Subiaco, damals Prior von Santa Anna in Rocca di Mondragone bei Capua. Er soll mit dem Argument des Amor propriae patriae, also des Amor zur Ditio Alberti Ducis Austriae, für Österreich gewonnen werden und nicht etwa den Polen überlassen bleiben, die ihn ebenfalls gewinnen wollen. Zieht man nun die in Ausführung der Methodus von Herzog Albrecht zu Anfang 1418 dem Papst Martin V. erfolgreich vorgelegten Suppliken hinzu, so findet man alle drei Kategorien der Methodus wieder. Erstens das temporale Dominium als die Zirkumskription, also die weltlich bestimmte Zirkumskription der monastischen Reform. Zweitens kirchenrechtlich die Autorisierung monastischer Reformer durch den Papst, einschließlich der Ermächtigung, das Auxilium Rachii Secularis nötigenfalls anzurufen, und frühere päpstliche Privilegien als nunmehrige Non-Obstantien außer Kraft zu setzen. Und drittens, die ordensrechtlich bestimmte Beschränkung auf die Benediktiner und, nur dieses ist gegenüber der Methodus neu, auf die Augustiner Chorherren. Wegen dieser Ausweitung auf die regulierten Chorherren könnte man vermuten, es müsse wie für die Benediktiner auch eine ähnlich konkrete Methodus für die Reform der Chorherren erarbeitet worden sein, die dann auf die Rautnitzer Reform verwiesen haben müsste, wenn man von der Durchführung auf eine Planung zurückschließen will. Auf jeden Fall handelt es sich bei Benediktinern und Augustiner Chorherren um dieselbe Kategorie in ordensrechtlicher Hinsicht, um nicht zentralistisch strukturierte, um nicht mit privilegierter Verfassung ausgestattete Orden, ja nicht einmal um untereinander verbundene Klosterverbände. Auf die konsistenteren Bettelorden ist die landesherrliche, auf das Territorium als Ganzes bezogene Reform 1418 noch nicht gerichtet. Das geschieht hier erst Mitte der 1430er Jahre in einem zweiten Anlauf, als auch die Spaltung der Bettelorden durch deren Observanzbewegungen schon wesentlich weiter fortgeschritten war und die Konsistenz der Bettelorden also gelitten hatte. Die 1418 zunächst vorgenommene Beschränkung auf Benediktiner und Augustiner Chorherren erfasste gewiss schon die besonders reich ausgestatteten Klöster, an deren wirtschaftlicher Reform dem Landesherrn besonders gelegen sein musste. Sie sind aber hinsichtlich der Ordensstruktur eben zugleich die Schwachstellen des Ordenswesens, an denen die Reform, sei es der Konzile, sei es der Landesherren, am ehesten ansetzen konnte. Die Stärke der landesherrlichen Position und die Schwäche der Ordensstruktur ergänzen sich, sodass weltliche Herrschaftsstruktur mit Hilfe des Papstes und unter Umgehung der Bischöfe in kirchliche Strukturen eindringen kann. Die Widerstände gegen dieses Vorgehen zeigen zweierlei auf. Erstens, dass landesherrliche Klosterreform mit der bestehenden Kirchenstruktur an sich nicht vereinbar ist, und sie weisen zweitens auf die Schwachstellen nunmehr des landesherrlichen Reformkonzepts. Denn nach geltender Kirchenverfassung und für die Benediktiner nach der zu Konstanz wiederbelebten Benediktiner war der Metropolitanverband durch Synoden bzw. durch benediktinische Kapitel für Visitation und Reform zuständig. Daher ignorierten die Salzburger Metropolitansynoden von 1418 und 1419 die herzoglich inaugurierte Reform und setzten eigene Visitatoren ein. Als die schwache Stelle des landesherrlichen Reformkonzepts erwies sich der Papst. Denn von bischöflicher Seite gedrängt, widerrief er, was er soeben der fürstlichen Seite gewährt hatte. Es gab zwei Rivalen um die erzbischöfliche Zuständigkeit für Österreich, Passau und Salzburg. Und dem einen von ihnen, dem Passauer, gewährte er die Widerrufung der den herzoglichen Reformern erteilten Visitationserlaubnis. Und dem anderen, dem Bischof von Salzburg, gab er den Auftrag, als Erzbischof von Salzburg mit der Reform in Österreich zu beginnen. Es war also nicht ausreichend, dass Albrecht in seiner Urkunde den Papst die Jura Ordinariorum unter den Non Obstantien hatte aufzählen lassen. Der Papst war zu leicht in einen Widerspruch zu sich selbst zu bringen. Nikolaus von Dinkelsbühl hatte in der Methodus vorgeschlagen, die Reform de consensu et autoritate ordinarii vel sedis apostolice durchzuführen. Albrecht hatte auf Konsens und Autorität der Bischöfe zugunsten der Päpstlichen verzichtet und war daran vorerst gescheitert, bis er sich 15 Jahre später des Konsenses des Passauer Bischofs versicherte und vom Basler Konzil erneut autorisieren ließ. die Gegenüberstellung der Äußerungen des Ordensmannes Johannes Nieder über den Zusammenhang von Klosterreform und weltlicher Gewalt und der für eine weltliche Fürstenkanzlei bestimmten methodischen Planung von Klosterreformen kann zunächst einmal verdeutlichen, wie die verschiedenen an der Klosterreform beteiligten Kräfte und Instanzen diese Klosterreform aus verschiedenen Perspektiven sehen und vor allem in unterschiedliche Zusammenhänge einzuordnen versuchen. Als Ordensreform bzw. Stärkung der observanten Richtung innerhalb eines Ordens, darüber hinaus als die Ausbreitung von Observanz überhaupt als Teil der Kirchenreform. Und in diesen Perspektiven scheinen die monastischen Reformer sich der weltlichen Gewalt nur zu bedienen. Andererseits als landesherrliche Reform, die die Observanzbewegungen in ihren Dienst stellt. Und schließlich kann die mit Konsens und Autorität der Bischöfe vorgenommene Klosterreform als bischöfliche Reformarbeit oder kann die von Papst und Konzil autorisierte Reform als päpstliche oder konziliare Reformpolitik erscheinen. Klosterreformen sind ein changierendes Phänomen, das je nach Beleuchtung in anderer Farbe und Struktur erscheint, in den Quellen und in der Forschungsliteratur. Daher lassen sich auch in den hier zum Thema Klosterreform und weltliche Gewalt heranzuziehenden Forschungen in grosso zwei Richtungen unterscheiden. Die eine, häufig von Ordensleuten vertretene Richtung, behandelt die Observanzbewegung in den einzelnen Orden, freut sich über deren Fortschritte, auch über das Auxilium Brachii Secularis, schilt die Konventualen und sieht die weiterreichende Bedeutung der Observanzbewegung am ehesten in der Gegenreformation aufgehoben. Steht jedenfalls dem Zusammenhang von Reform und Reformation, wo er aufscheint, zumeist ratlos gegenüber. Die andere Richtung behandelt die Klosterreformen als landesherrliche Klosterpolitik und diese wiederum als Element des vorreformatorischen, im 14. Jahrhundert einsetzenden landesherrlichen Kirchenregiments, das bald, vornehmlich in den protestantischen Territorien, zu seiner vollen Ausbildung gelangt, im Augsburger Religionsfrieden von 1555 reichsrechtlich verankert und um 1600 von der protestantischen Publizistik mit dem Begriff des Jus Reformandi verbunden wird. Während die erste Richtung zu ordensspezifischer Selbstgenügsamkeit neigt, liegt die zweite Richtung ein dramatisches Arrangement im Hinblick auf die Reformation bzw. den frühmodernen Staat. Dass in den Bistumsgeschichten oft dieselben Klosterreformen als bischöfliche erscheinen oder dass Peter de Roe sogar Papst Alexander VI. Wegen seines Fiat unter den zahlreichen Suppliken zum großen Klosterreformer stilisiert hat, sei nur zusätzlich am Rande vermerkt. Inzwischen haben jedoch Forschungen zur Reichs- und Kirchenverfassung einige Warnzeichen aufgerichtet, die davor warnen, die spätmittelalterliche Verfassungsentwicklung in Deutschland allein von ihrem neuzeitlichen Endergebnis her zu betrachten. Und vor allem hat Caspar Elm 1980 in einer magistralen Skizzierung der Forschungen und Forschungsaufgaben zum Thema Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter aus der Perspektive der vergleichenden Ordensforschung Fragestellungen aufgezeigt, welche die diversen Untersuchungen aus ihrer Vereinzelung herausheben. Den Anregungen Elm ist auch mein Beitrag in vieler Hinsicht verpflichtet. Ich möchte hier besonders auf die südwestdeutschen Territorien Kurpfalz und Württemberg Bezug nehmen, weil diese zwei gleichermaßen aufstrebenden, doch teilweise konkurrierenden Territorien von unterschiedlicher Ausgangslage her Klosterreformpolitik betreiben und so differenzierten Anschauungsstoff liefern können, über Ausmaß, Absichten und Methoden, mit denen die weltliche Gewalt im kirchlichen Bereich aktiv wird. Die anzuführenden Beispiele unterliegen jedoch allemal den Rahmenbedingungen, unter denen weltliche Gewalt sich zur Klosterreform ermächtigt sieht oder bevollmächtigt wird. Und von diesen Rahmenbedingungen muss zunächst die Rede sein. Dass weltliche Gewalt sich an der Reformierung geistlicher Anstalten wohl gar mit Brachialgewalt beteiligt, hat die Kirche, mit einer Ausnahme, soweit ich sehe, nicht generell, sondern nur durch spezielles Privileg gebilligt. Die Konzilsdekrete enthalten keinerlei Anrufung des Brachium Säkulare gegen geistliche Personen, sondern nur gegen Heretiker, so das vierte Laterankonzil, die aber, wenn sie geistliche Personen sind, vor der Übergabe an die weltliche Gewalt a suis ordinibus degradantur. Oder, so das Basler Konzil, gegen Konkubinen, aber nicht gegen die geistlichen Konkubinarier. Das vierte Laterankonzil und dann als Caput Septimum des Titulus de Statu Monachorum im Liber Extra haben umgekehrt Bischöfe und Ordensobere verpflichtet, mit geistlichen Strafen gegen Klostervögte, Stadträte und andere vorzugehen, ne monasteria presumant offendere in personis agrebus. Nur Bonifaz der VIII. Hat im Liber Sextus, das Capitulum Unicum des Titulus 16 de Statu Regularium im zweiten Buch, den Bischöfen erlaubt, die Klausur der exempten wie der nicht exempten Frauenklöster wiederherstellen sollen, nötigenfalls das Auxilium Brachii Secularis anzurufen. Contradictoris ad querebelles per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo invocato ad hoc sin opus fuerit auxilio Brachii Secularis. Bonifaz der VIII. Wollte sicherlich kein allgemeines Präjudiz schaffen, zumal er schon die Bischöfe ausdrücklich warnte, aus ihrer Bevollmächtigung gegenüber den exempten Frauenklöstern irgendwelche Jurisdiktions- oder sonstigen Rechte abzuleiten. Dennoch schuf Bonifaz hier ein folgenreiches Präjudiz, denn die päpstlichen Privilegien des 15. Jahrhunderts benutzten eben diese Formulierung des Capitulum Unicum und weiteten sie ständig aus. Wann die Erlaubnis, das Brachium Secularis, si opus fuerit, bei der Klosterreform überhaupt gegen die Rebelles und Contradictores unter den Mönchen einzusetzen, in den päpstlichen Privilegien üblich wird, vermag ich nicht zu sagen. Für den hier zu behandelnden deutschen Bereich scheint es jedenfalls der Pontifikat Martins des V. zu sein. Karl August Fink hat aufgrund seiner Arbeit an den vatikanischen Registern ausdrücklich vor einer Unterbewertung der Reformaktivitäten Martins des V. gewarnt. Es muss aber festgehalten werden, dass es sich bei den Privilegien für Klosterreformen um die Gewährung von Suppliken handelt, von denen viele seitens der Territorialherren eingebracht wurden, dass also der Bereich, der wegen des Ausbleibens allgemeiner konziliarer oder kurialer Maßnahmen zur Klosterreform frei geblieben war, durch die Initiativen der weltlichen Herrschaften, der Observanzbewegungen und bisweilen auch der Bischöfe ausgefüllt wurde. Es wurde die Autorität des Papsttums in Anspruch genommen, ohne dass es dem Papsttum dabei gelungen wäre, die teilweise konkurrierenden Initiativen zu koordinieren oder die Bewahrung herkömmlicher Zuständigkeiten oder verbriefter Klosterprivilegien mit den Forderungen der Reformer in Einklang zu bringen. Dass die Kirche es sich nun eingestandenermaßen nicht mehr, wie in früheren Zeiten zutraute, die Widerstände geistlicher Personen allein mit Kirchenstrafen zu brechen, sondern von vornherein ausdrücklich auf die weltliche Gewalt verweist und sich auf sie verlässt, findet seinen Niederschlag in dem von geistlicher Seite, von Regularen wie von Weltklerikern verfassten Schrifttum über die Klosterreform, von Nieder hatten wir schon gehört, und über die Aufgabe des Fürsten. Ältere Fürstenspiegel, wie zum Beispiel der Pseudo-Thomas aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, hatten nur ganz allgemein erklärt, der Fürst müsse für seine Untertanen vor Gott Rechenschaft ablegen. Aber erst im 15. Jahrhundert wird in den, jedenfalls in Deutschland entstandenen Fürstenspiegeln, die Scheidewand zwischen weltlicher und geistlicher Zuständigkeit durchbrochen und wird die Kirchenreform und speziell auch die Klosterreform zu den Pflichten weltlicher Herrschaft gezählt. Der an verschiedenen Universitäten und Höfen nördlich der Alpen wirkende Petrus Antonius Finariensis aus Finale Ligure erklärte 1466 in seinem an Herzog Karl den Kühnen von Burgund gerichteten Fürstenspiegel nicht nur herkömmlicherweise den Schutz der Kirche, sondern auch die Reform der Kirche für eine Aufgabe des Fürsten. Noch deutlicher erhob 1440 der Dekan und nachmalige Propst des Reformzentrums der oberbayerischen Chorherren, Johannes von Indersdorf, in seinem Fürstenspiegel für Herzog Albrecht III. Von Bayern Kirchen- und Klosterreform zur Aufgabe des Adressaten. Dafür musste Johannes von Indersdorf seine Quelle, das dem Roger Bacon zugeschriebene Secretum Secretorum, eigens ergänzen, ebenso wie etwa auch Jakob Wimpfeling den Pseudo-Thomas ergänzte, als er 1498 dem Sohn des Heidelberger Pfalzgrafen die fürstliche Verantwortung für Klerus und Mönche vor Augen stellte. Es ließen sich solche Zeugnisse durchaus vermehren, etwa auch durch Briefe, die observante Mönche an Landesherren richteten, wie etwa der Augustiner Eremit Andreas Prolis, der an den sächsischen Kurfürsten, oder der Kartäuser Wicke Dessin, der an den mecklenburgischen Herzog entsprechendes schrieb. Hier sollen nur noch zwei Äußerungen aus den Reformschriften des Erfurter Kartäusers Jacobus de Paradiso angeführt werden, weil sie den Einsatz der weltlichen Gewalt bei der Klosterreform viel entschiedener fordern und begründen. Vom Einsatz kirchlicher Strafmittel hält der Kartäuser nämlich nicht viel, da sie nicht gefürchtet würden, das geistliche Schwert sei stumpf geworden. Es helfe, schreibt er 1446, nur noch die von weltlicher Herrschaft zusammen mit den geistlichen Visitatoren gewaltsam durchgesetzte Reform. Ex quo gladius spiritualis retusus est nec timetur valet cominatio terror timor et assistentia brachii secularis sub cuius dominio situata est religio ut principum comitum ducum consulum etc. Als ein geeignetes Mittel, unreformierte Klöster zur Annahme der Reform zu zwingen, ist dem Kartäuser zufolge der Entzug der Bona Temporalia durch die weltliche Herrschaft. Observantiae regulari renitentibus, Temporalia bona per principes et terrarum rectores subtrahi possunt et auferi quo usque se emendaberint. Zur Begründung führt der Kartäuser den Zweck der Klosterstiftungen an. Propter monachorum devotionem et vitae sanctimoniam seien die Klöster gestiftet. Wenn die geistliche Leistung der Mönche nicht mehr gewährleistet sei, werde auch ihr Recht am Klostergut hinfällig. Diese Ansicht, die dem Kartäuser später das kräftige Lob protestantischer Autoren eingetragen hat, führt an sich in die bedenkliche Nähe des 1415 zu Konstanz verurteilten Satzes Wycliffs, die weltlichen Herren könnten, ja müssten, der habitualiter sich verfehlenden Kirche die Güter entziehen. Doch der Kartäuser belegt seine Ansicht keineswegs mit Wycliffe, sondern durch verschiedene Sätze des Decretum Gratiani und der Dekretal mit dem Beweisziel Compelli ergo debet monachus in obediens ut regulae pareat per brachium seculare quo corrigendus est. Die Beweisführung des Kartäusers ist bemerkenswert, weil sie mit Hilfe des päpstlichen Kirchenrechts die spezielle päpstliche Erlaubnis zur Anrufung des weltlichen Armes bei der Klosterreform geradezu überflüssig macht. An die Stelle der päpstlichen Privilegierung tritt die unmittelbare Zuständigkeit der weltlichen Gewalt. Der Sache nach, könnte man sagen, wird hier eine sehr weit gefasste Kirchenvogtei Ratione Domini gerechtfertigt, in die etwa stiftungsvogteiliche Gedanken eingegangen sind. Alle diese Äußerungen stellen nicht etwa theoretische Antizipationen dar, sondern begleiten die politische Praxis der Landesherren, so auch die am weitesten gehenden des Erfurter Kartäusers Jakob von Paradies. Sie decken sich nämlich so auffällig mit der von einer landesherrlichen Reformkommission ausgearbeiteten Verordnung des thüringischen Herzogs Wilhelms III., dass man annehmen muss, Reformtraktate und Reformverordnung könnten nicht unabhängig voneinander entstanden sein. Herzog Wilhelm von Thüringen verzichtete auf die päpstliche Autorisation seiner Reform der Benediktiner, gab dagegen sogar den unbeständigen Gesetzen und Geboten der Päpste eine Mitschuld am Niedergang der Klöster. Indes wurde der 1418 von Herzog Albrecht von Österreich auf Anraten des Nikolaus von Dinkelsbühl eingeschlagene Weg landesherrlicher Klosterreform sozusagen der Normaltyp. Der Landesherr erlangt beim Papst zugunsten namentlich benannter Ordensleute die Vollmacht zur Klostervisitation und Reformation im Bereich seines temporale Dominium, und zwar mit ausdrücklicher Genehmigung die Hilfe und damit die Gewaltanwendung durch den Landesherrn in Anspruch zu nehmen. Diesem Typus entsprechend setzt auch die landesherrliche Kirchenreform in Südwestdeutschland ein. Mit der von dem Pfälzer Kurfürsten Ludwig III. Erwirkten Urkunde Martins V. von 1420 zugunsten der pfälzischen Zisterzienser Äbte von Neuburg und Maulbronn, Neuburg bei Heidelberg, Maulbronn hier, diese Äbte werden bevollmächtigt, die exempten und mit bischöflichem Konsens auch die nicht exempten Klöster im Bereich des temporale Dominium Ludwigs unter Beiziehung des weltlichen Arms zu reformieren. Die Urkunde bezieht sich auf Männer- und Frauenklöster aller Orden und geht insofern auch über das Privileg für Albrecht V. von Österreich hinaus. Der 1446 in Thüringen praktizierte Typus der vom Papst unabhängigen landesweiten Klosterreform weist unter den besonderen Bedingungen der Kirchenspaltung 1446 eben in die Richtung, in die das landesherrliche Kirchenregiment im Zeitalter der Konfessionsspaltung geht, aber sie ist im 15. Jahrhundert nicht maßgebend. Das Vorgehen des Thüringers ist eher geeignet zu illustrieren, dass das Bündnis zwischen Landesherren und Päpsten ein Do-Udes-Verhältnis war und auch im Interesse des Papsttums lag. Zwischen diesen beiden Typen, päpstlich autorisierter und papstfreier landesherrlicher Klosterreform, sind zwei andere Typen angesiedelt, die die Formel von der Anrufung des Brachium Seculare nur deshalb nicht enthalten, weil sie an die Adresse weltlicher Herrschaftsträger selber gerichtet sind. Eindeutig ist dieser Sachverhalt in den jüngeren Urkunden Nikolaus V. und Pius II. Für Kaiser Friedrich III. Als Herrn seiner Erblande. Weniger klar erscheinen die Ermächtigungen in den für den Erzbischof von Trier, die Martin V. 1420 und 1421 gewährte. Der Erzbischof sollte zur Durchsetzung der Klosterreform die Censura Ecclesiastica et alia juris remedia anwenden. Dass der Erzbischof sich damit auch als weltlichen Herrn des kurtrierischen Staates bevollmächtigt sah, zeigt sein Vorgehen bei der Klosterreformierung. Er setzte die Reform als Mittel ein, um die bislang fehlgeschlagenen Versuche, die für sein Territorium wichtige Abtei Prüm an der Nordwestecke seines Territoriums zu inkorporieren und auch zum Erfolg zu führen. Und bei der Abtei St. Maximin, die fest in der Hand des opponierenden Adels war, bedeuteten die alia juris remedia schlicht die Verhaftung des ganzen Konventes und seine Verbringung auf verschiedene kurtrierische Burgen. Der Erzbischof hatte indes die Formel von den alia juris remedia durchaus richtig auf seine weltlichen Exekutionsmittel bezogen. Denn die Formel kehrt in den Papsturkunden für einen Herrscher rein weltlichen Standes wieder. 1452 gestattete Nikolaus V. Kaiser Friedrich III. Als österreichischem Herzog und 1460 Pius II. Demselben für Steiermark, Kärnten, Krain und die Windische Mark in der denkbar ausgedehntesten Weise die Visitation und Reformierung aller Klöster, aller Orden auf seinem Territorium mit Hilfe vom Herrscher selbst zu ernennender Observanter unter der Anwendung von Zwangsmittel per Censuram Ecclesiasticam et alia juris remedia. Bei einem geistlichen Kurfürsten entspricht die doppelte Autorisierung dessen geistlich-weltlicher Doppelfunktion. Aber einem weltlichen Herrscher selbst die Reformierung aller Regularen einschließlich kirchlicher Bestrafungen, Absetzungen etc. zuzuweisen, bedeutet rechtsförmlich doch einen wesentlich weitergehenden Schritt, ja geradezu die Umkehrung des bislang aufrechterhaltenen Gedankens vom Auxilium Brachii Secularis. Diese Formel entfällt auch in den Urkunden und der Sache nach leistet nun die Kirche Auxilium für die Landesreform. Die Auswahl der zur Landesherrlichen Reformkommission beizuziehenden Observanten ist ganz in die Hände des Landesherrn gelegt und von den Bischöfen ist in beiden Urkunden überhaupt nicht die Rede. Neben der thüringischen Reformordnung von 1446 dürften diese Bevollmächtigungen für Friedrich den Dritten diejenigen Dokumente sein, die am ehesten in die spätmittelalterliche Vorgeschichte des späteren Jus Reformandi gehören. Doch hindert allein schon die Tatsache, dass sie auf unterschiedlicher, ja gegensätzlicher Rechtsauffassung aufruhen, die vorreformatorische Entwicklung allzu zielgerichtet zu denken. Die landesherrliche Politik, die Klosterreformen nicht nur gelegentlich auf Intervention von anderer Seite unterstützt, sondern als eigene Aufgabe und in eigener Regie betreibt, beginnt in Südwestdeutschland, wie schon erwähnt, in der Kurpfalz unter Ludwig III. Ich gebe jetzt doch, weil es vielleicht etwas stören wird, eine speziellere Karte der Kurpfalz herum, wo Sie zumindest den Eindruck von der Zersplitterung des Territoriums gewinnen können und auch die Lage der gelegentlich erwähnten Klöster. Ich werde nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen, sondern versuchen, Linien zu ziehen. Gewiss war eine solche generelle Visitationsvollmacht auf alle Klöster des Territoriums bezogen, zu allgemein, um durchgreifen zu können. Vielleicht eine Art Bestandsaufnahme. Vielleicht auch war die Wirkung dieser Visitation außerhalb der Zisterzienser und Zisterzienserinnenklöster gering. Ich erinnere daran, es waren zwei Zisterzienseräbte, die als Visitatoren des ganzen Territoriums eingesetzt wurden. Aber die Bevollmächtigung der Zisterzienser und ihr möglicher Erfolg im eigenen Orden konnte zumindest der auch sonst zu beobachtenden pfälzischen Politik gegenüber den Zisterziensern dienlich sein, nämlich gegen deren Filiationsprinzip, das Territorialprinzip, durchzusetzen. Das einzige Zeugnis, das von der Durchführung dieser Visitation von 1420 erhalten ist, betrifft das Zisterzienserinnenkloster Königsbruck im Hagenauer Forst. Das ist also etwa hier auf dem Gebiet neben dem hier, oder hier ist es dann als pfälzisch eingezeichnet, also hier ungefähr liegt das. Und dieses lässt erkennen, dass sich die Visitation über das eigentlich kurpfälzische Gebiet hinaus auch auf das Gebiet der dem Pfalzgrafen verpfändeten Reichslandvogtei Hagenau erstreckte. Die Reichslandvogtei Hagenau sind die hier, ja, das ist schon 100 Jahre später. Ja, es ist etwas später. Also Hagenau ist hier, einzelne Reichsstädte, die hier rot sind, gehören dazu in einem etwas lockeren Verhältnis, sonst ein größeres Gebiet um Hagenau herum und einzelne Flecken sonst noch etwas weiter südlich. Für die dauerhafte Reformierung durch Reformkolonnen aus schon reformierten Klöstern wurden vom Kurfürsten die jeweiligen Observanzbewegungen eingesetzt. 1423 und 1429 wurden die reformierten Dominikanerinnen aus dem Elsass gerufen, 1425 Observante Franziskaner aus Burgund, in Deutschland gab es sonst noch keine, 1443 die Windesheimer aus dem westfälischen Bödeken und 1446 der observante Augustiner Eremitenvikar der sächsisch-bayerischen Provinz Andreas Proles. Zuvor waren zwei Versuche des Kurfürsten, die Augustiner Eremiten seines Territoriums durch den Dekan bzw. den Bischof von Worms mittels päpstlicher Vollmacht reformieren zu lassen, ohne Erfolg geblieben. Und deshalb nutzte der Kurfürst nun die Spaltung im Orden und verschaffte den Observanten Eingang in die Pfalz gegen den Widerstand des Ordensgenerals. Zu diesen Reformierungen kommen vom Kurfürsten betriebene Neugründungen observanter Klöster in den 1470er Jahren hinzu. Das Dominikanerkloster in Heidelberg, das mit der Universität verbunden wird, und das Franziskanerkloster in Kreuznach. Letzteres wird unter der an die Forderung des Jakob vom Paradies erinnernden Auflage gegründet, dass Grund und Boden an die landesherrlichen Klosterstifter zurückfallen, sobald die Mönche nicht mehr die Observanz befolgen. Andere reformierte Klöster erhielten unter denselben Bedingungen finanzielle Erleichterungen. Wenn man nach einem Grundmotiv der hier knapp skizzierten Klosterreformpolitik der Pfälzer sucht, so wird man sich nicht mit der Formel von dem sowohl frommen als auch machtpolitisch agierenden Fürsten begnügen. Ausgangslage, Ziele und Methoden fürstlicher Politik gegenüber den Klöstern sind in den einzelnen Territorien verschieden, sodass man nicht ein solches sowohl als auch einfach gelten lassen kann. So war eben die Ausgangslage in Österreich für Albrecht V. eine politisch und wirtschaftlich sehr ungünstige. Kriege zwischen verschiedenen habsburgischen Linien, Verwüstungen des Landes durch mährische Freibeuter, Pestwellen zu Beginn des 15. Jahrhunderts, hatten das Land in einen Zustand gebracht, in dem es den seit der Verbrennung des Huss in Konstanz aufflammenden Auseinandersetzungen nicht hätte standhalten können. Die von Albrecht eingeleitete Reformierung des ganzen Landes erhielt immer mehr die Funktion staatlicher Notwehr im Rahmen der Hussitenbekämpfung und nicht nur militärisch, sondern eben auch disziplinär, denn der sittliche Zustand des Welt- und Regularklerus begünstigte die Ausbreitung des Virus Bohemicum entscheidend. Und Albrecht hat auch etwa gegenüber dem Basler Konzil seine landesherrliche Kirchenpolitik mehrfach mit dem Notrecht angesichts der Hussitengefahr begründet. Die Pfalz hatte dagegen im späteren 14. und 15. Jahrhundert einen kontinuierlichen Aufschwung erlebt, hatte anstelle der bayerischen Schwesterlinie die Kurwürde gewonnen, hatte die rasch bedeutende Universität Heidelberg gegründet, aus der sich die Kurfürsten mit gelehrten Räten versorgten, hatten mit Ruprecht einen starken Landesherrn, einen allerdings schwachen deutschen König gestellt und hatten seither auch das irredentistische Trauma der Wittelsbacher bewahrt, bald möglichst wieder zur Königswürde gelangen zu sollen. Sie hatten die Bischöfe von Speyer und Worms, die zumeist auch pfälzische Räte waren und deren kleine Hochstifte von der Pfalz umschlossen und geschirmt wurden, praktisch mediatisiert. Also die Hochstifte Worms und Speyer hier in dem etwas späteren Zustand mit der Konfessionsverteilung. Ludwig III., der die landesherrliche Klosterreform in der Pfalz nach dem Abschluss des Konstanzer Konzils begann, war in Stellvertretung des Königs der Protektor et Defensor dieses Konzils gewesen. Die pfälzische Klosterpolitik steht in der Kontinuität des Ausbaus und der Straffung der Verwaltung eines stark zersplitterten Territoriums, dessen Fürst entschlossen ist, wie es Friedrich der Siegreiche ausdrückt, unsere Lande, Leute und Untertanen in christlicher Ordnung, ehrsamen gutem und aufgehendem Wandel und Wesen zu halten, handhaben und zu regieren. Klosterreform ist das auf den Regularklerus gerichtete Seitenstück zu der den Laien betreffenden guten Polizei. Die Kontinuität pfälzischer Klosterpolitik wird am besten im Zusammenhang mit der Universität sichtbar. Schon für 1394 war in Heidelberg ein Studienhaus für Zisterzienser eingerichtet worden. Die Zisterzienserklöster hatten in der Pfalz etwa die Bedeutung, die für andere Territorien Benediktinerklöster besitzen. Auf Zisterzienser griff die pfälzische Klosterreform 1420 denn auch sogleich zurück. Dass sodann die Einführung der Observanz der Bettelordensklöster in den Bettelordensklöstern der Franziskaner und Augustiner Eremiten jeweils in Heidelberg ansetzt, ist zweifellos auch Fürsorge für die Universität. Ebenso die Neugründung des Heidelberger Dominikanerklosters, zumal nach den Zisterziensern auch Augustiner Eremiten und Dominikaner ihre Mönche zum Studium an die Heidelberger Universität schickten. Und auf diese Weise wurde es auch möglich, dass 1518 in Heidelberg der observante Dominikaner und nachmalige Reformator Straßburgs, Martin Butzer, den observanten Augustiner Eremiten Martin Luther kennenlernte, als dieser in dem Heidelberger Augustinerkonvent eine Disputation abhielt. Die Kurfürsten hatten an ihren reformierten Klöstern auch außerhalb der Universitäts- und Residenzstadt zweifellos kein vordergründiges fiskalisches Interesse. Das jährliche Schirmgeld konnte wohl auch von einem nicht allzu desolaten, aber nicht reformierten Konvent aufgebracht werden. Wichtiger war schon das Herbergsrecht für die Amtleute der unter Friedrich dem Siegreichen reorganisierten Ämterverwaltung, die Klöster also als Stütze einer funktionierenden Landesverwaltung. Am wichtigsten war die Unterstützung im Kriegsfalle, und Friedrich der Siegreiche ist ja zuallererst Friedrich der Kriegreiche, durch Transportmittel, Lebensmittel, Kredit, eventuell auch durch Truppen, wenn Hintersassen vorhanden waren, und dazu durch absoluten Gehorsam, das heißt durch das Unterlassen jeglicher Unterstützung des Gegners via Verkauf von Lebensmitteln und so weiter. Die reformierten Klöster also in Funktion für die Logistik des territorialen Heerwesens. Mit der pfälzischen Benediktinerreform, von der bisher noch nicht die Rede war, ist schließlich nach guter Polizei, Universität, Verwaltung und Heerwesen auf einen fünften Motiv- und Funktionszusammenhang zu verweisen, der gerade für ein zersplittertes Territorium wie die Pfalz besondere Bedeutung erhält: die Ausdehnung der politischen Einflusszone oder gar der unmittelbaren Herrschaft. Da auf pfälzischem Territorium keine von der Pfalz allein befugten Benediktinerabteien lagen, war die pfälzische Förderung der Benediktinerreform ohnehin ein Politikum. Die Pfalz konnte sich am ehesten in südlicher Richtung Gewinne erhoffen, weniger nach Osten gegen das erstarkende Württemberg hin. Denn im Süden bot die Reichslandvogtei Hagenau, die die Pfalz vom Reich als Pfandlehen besaß, Möglichkeiten des Eingriffs. Das Zisterzienserinnenkloster Königsbruck im Hagenauer Forst, das wie schon erwähnt im ersten Anlauf reformiert werden konnte, ging den pfälzischen Weg. Auf die Reformierung im Auftrag des Kurfürsten folgte mehrere Jahre später ein Schirmvertrag mit der Pfalz und dann die Vogtei der Pfalz und mit ihr die Einbeziehung in das pfälzische Territorium. Die hier in Frage kommenden Benediktinerklöster waren durch Herkommen oder Privileg exklusiv adelig, besaßen daher entsprechenden Rückhalt beim Laienadel, sodass die Reformen ohne Gewalt kaum durchzusetzen waren. Friedrich der Siegreiche ließ 1469 durch Bursfelder Mönche die Abtei Weißenburg im nördlichen Elsass, eine Reichsabtei in der Reichslandvogtei Hagenau, reformieren, wogegen Konvent, Adel und die vom Kloster noch nicht ganz emanzipierte Stadt Weißenburg Sturm liefen, weil sie den begründeten Verdacht hegten, pfälzisch werden zu sollen. Es entspann sich ein politisch höchst verwickelter Krieg, der bis zum Reichskrieg gedieh und in dessen Verlauf der Kaiser dem Pfälzer die Reichslandvogtei absprach, ohne dies aber durchsetzen zu können. Die pfälzischen Reform- und Eroberungsversuche gegenüber Weißenburg endeten erst mit der Umwandlung der Abtei in ein Kollegiatstift und dem Verlust der Reichslandvogtei 1504, als Maximilian I. sie der Pfalz im Kriege wegnahm. Erfolgreicher waren die Pfälzer Kurfürsten weiter südlich im Umkreis der Landvogtei Ortenau, die sie gemeinsam mit dem Straßburger Bischof verwalteten. Im Kampf gegen die benachbarten Herren von Geroldseck gewannen sie gewaltsam die Vogtei über die mit reichem Grundbesitz ausgestattete Benediktinerabtei Ettenheim-Münster. Also da ungefähr, es ist auf der anderen Karte genau drauf und man sieht auch das schön geschlossene Bezirk der Abtei. Sie gewannen sie gewaltsam, von Reform ist da nicht die Rede. Aber bei der nahegelegenen Abtei Schuttern fiel den Pfälzern die Geroldseckische Vogtei nicht sogleich zu, aber nachdem die Pfälzer die Einführung der Bursfelder Observanz veranlasst hatten, erbat der reformierte Konvent den Pfälzer Kurfürsten zum Vogt. Während also bei den auf pfälzischem Territorium liegenden Klöstern Schirm und Vogtei unter anderem die Rechtstitel bieten, um die Reform einzuführen, ist bei den benediktinischen Außenposten, die in oder um Reichsland oder Kondominatsgebiete liegen, umgekehrt die Reform eines der Mittel, Schirm- und Vogteirechte zu erwerben. Wo es nicht darauf ankommt, die Klöster der guten Polizei des pfälzischen Territoriums anzupassen, sondern über das Territorium hinaus Einfluss zu gewinnen, kann die Reform genauso gut ein geeignetes Mittel der Einflussnahme sein wie die Unterlassung oder Verhinderung der Reform. Die pfälzische Klosterpolitik hat darum ein zweites und nicht ganz kurzes Kapitel, die Kurfürsten als Verhinderer der Klosterreform. Die vorderösterreichische Klosterpolitik wäre unter diesem Aspekt nicht weniger aufschlussreich. Ich möchte dieses Kapitel aber gleichwohl abkürzen, um nicht die unterschiedlichen lokalen Bedingungen ausbreiten zu müssen. Es handelt sich hauptsächlich um Benediktinerklöster, in denen die Pfälzer Teilrechte hatten, wie an der Abtei Klingenmünster, nördlich von Weißenburg hier etwa, oder die zudem exponiert gelegen waren, wie die Abteien Odernheim und Sinsheim im Kraichgau, also in dem pfälzisch-württembergischen gemeinsamen Gebiet, eben im Kraichgau, wo Württemberg und die Pfalz um Einfluss auf die Kraichgauer Ritterschaft konkurrierten. Wegen dieser Konkurrenz war dem Pfalzgrafen natürlich nicht daran gelegen, durch reformeifrige Aufhebung des Adelsprivilegs der Ritterschaft die Versorgungsstellen für die nachgeborenen Söhne zu entziehen. Vielmehr überließ er es dem Speyerer Bischof gern, sich an der Reformierung zu versuchen, um dann zuletzt als Schiedsrichter zugunsten der ritterschaftlichen Konvente und der intervenierenden Verwandten zu entscheiden und auch der alsbaldigen Umwandlung der Abteien in Kanonikerstifte zumindest nichts in den Weg zu legen. Im Fall von Klingenmünster betrieb der Kurfürst selber mit aller Macht die Umwandlung in ein Stift, denn der letzte Abt und erste Stiftspropst hatte dem Kurfürsten als Gegenleistung für die Umwandlung die Zuwendung beträchtlicher Klosterlehen versprochen. Vor der Umwandlung war der Mainzer Erzbischof und der Speyerer Bischof für die Abtei zuständig gewesen. Die in Rom erwirkte Umwandlungsbulle unterstellte die nunmehrigen Kanoniker der Aufsicht des Dekans des Heiliggeiststiftes zu Heidelberg, obwohl dieses einer anderen Diözese, der Wormser, angehörte. Der Heidelberger Dekan war indes aus kurfürstlicher Perspektive der ranghöchste Kanoniker des Territoriums und auch Pfälzischer Rat. Als der Kurfürst dann auch noch einen seiner zahlreichen Söhne zum Propst von Klingenmünster erheben konnte, hatte er durch die Verhinderung der Benediktinerreform ungleich mehr für sein Territorium erreicht, als es ihm der ältere Schirmvertrag ermöglicht hätte, der wegen der Mainzer und Speyerer Rechte nicht zu herrschaftsgleichem Einfluss hatte ausgeweitet werden können. Richtet man nun, um kurz zu vergleichen, den Blick auf Württemberg, und auch das soll Ihnen durch diese Karte etwas erleichtert werden, so fällt vor allem die Unterschiedlichkeit der Ausgangslage auf. Württemberg war im Verhältnis zur Pfalz ein geografisch viel geschlosseneres Gebiet. Es gehörte kirchlich zu 5 Diözesen, aber keiner dieser Bischofssitze lag innerhalb oder im näheren Umkreis des württembergischen Territoriums. Die Bischöfe waren nicht abhängig von Württemberg, wie der Pfälzer oder den Speyerer und Wormser Bischof abhängig gemacht hatte, aber umgekehrt waren die Bischöfe auch in Württemberg relativ einflusslos. Denn für die Hälfte der weltgeistlichen Pfründen besaß der Landesherr den Patronat. Anders als für die Pfalz spielen die Vogteien über Benediktinerklöster für Württemberg eine hervorragende Rolle. Über 5 Klöster war der Graf schon Vogt bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts und 4 weitere kamen im Verlauf des 15. Jahrhunderts hinzu, jedoch nicht durch Ausnutzung der mit der Reform aufbrechenden Gegensätze, sondern 2 Klöster durch Kauf und 2 durch Rechtsstreit. Die Reformierungen mit Hilfe teils der Melker, teils der Bursfelder Observanz wurden in den früher erworbenen Klöstern vorgenommen, im Wesentlichen um eine ständische Umschichtung zu erreichen, also die Klöster derjenigen Schicht zugänglich zu machen, auf die sich die Verwaltung des Territoriums weitgehend stützte. In den erst im 15. Jahrhundert hinzugekommenen Klöstern lässt sich eine landesherrliche Reforminitiative nicht feststellen, wohl die begleitende Unterstützung und einmal die Verhinderung der Umwandlung in ein Stift. Nicht auf die lupenreine Observanz kam es den Grafen hier an, sondern auf die Verhinderung der adeligen Exklusivität bei dem Altbesitz. Bei den Neuerwerbungen lag diese Exklusivität nicht mehr vor, und auf ein geordnetes Funktionieren der Klöster in wirtschaftlicher und geistlicher Hinsicht, ohne dass jedes nun einer Observanzbewegung angehören musste. Mit anderen, also unbenediktinischen Worten, ein konventualisches Benediktinerkloster war den Grafen wohl so recht wie ein observantes, wenn es nur ohne Skandal und Misswirtschaft funktionierte. Ein reichspolitischer Zusammenhang ist für die württembergische Klosterpolitik noch wichtig geworden. Denn Württemberg konnte die Bestrebungen der reichen Benediktinerabtei Zwiefalten, die Reichsunmittelbarkeit zu erwerben, abfangen und ebenso den Versuch des Kaisers, über die nicht minder reiche Zisterzienserabtei Maulbronn, die zwischen der Pfalz und Württemberg umkämpft war, Zwiefalten hier im Süden, Maulbronn hier im Norden des Territoriums, der Versuch des Kaisers, einen Oberschirm zu errichten. In beiden Fällen begünstigte der Kaiser Württemberg, dass er wegen der Stellung dieses Landes im Schwäbischen Bund förderte. Im Fall Maulbronns förderte er es also auf Kosten der Pfalz, deren wittelsbachische Kurfürsten ohnehin die alten Intimfeinde der Habsburger waren. Observanzbewegungen nach Zwiefalten zu rufen, sahen die Württemberger keinen Anlass, da das Kloster durchaus funktionierte und der politische Gewinn auch ohne den Einsatz von Observanzbewegungen eingestrichen werden konnte. Sehr nachdrücklich förderten die Württemberger dagegen die Benediktinerreform, nahmen Neugründung observanter Klöster vor, einer Kartause auf zwiefaltener Gebiet, übrigens ehe sie Vögte waren, also auch ein Politikum, eines Dominikanerklosters in Stuttgart, eines Franziskanerklosters in Leonberg und vor allem von vier Häusern der Fraterherren, also der Brüder des gemeinsamen Lebens. Bis auf die Kartause gehen alle diese Neugründungen auf den Grafen und ersten Herzog Eberhard den Barth zurück, der auch der Gründer der Universität Tübingen ist. Wie schon bei Friedrich dem Siegreichen stehen auch bei Eberhard die Klosterreform und Neugründungspolitik mit der Universität in Zusammenhang. Hier jetzt mit der Vorbereitung einer Gründung, der Gründung einer Universität. Und ebenso handelt, um dies einzuschieben, der Markgraf von Baden, der 1459 seine in Pforzheim, es ist jetzt also hier nicht mit drauf, also ungefähr hier, seine in, für Pforzheim bewilligte, aber dann nicht zur Ausführung gekommene Universitätsgründung zuvor die Bettelordensklöster reformierte. Und derselbe Zusammenhang, nur mit umgekehrten Vorzeichen, ist in Freiburg zu beobachten. Eröffnung der Universität 1460 unter ausgesprochen antimönchischem Vorzeichen und auf Jahrzehnte hin keine Mönche als Universitätslehrer und auch keine Vorbereitung des Umfeldes durch Reform der Freiburger Bettelordensklöster. In Tübingen also wurden die Franziskaner reformiert, sollten die unreformierten Augustiner-Eremiten verdrängt und durch Dominikaner ersetzt werden. Nur weil sich die Augustiner-Eremiten angesichts dieser Bedrohung zur Reform bereit fanden, landeten die observanten Dominikaner in Stuttgart und nicht in Tübingen. Und die Fraterherren zeigten dank dem Einfluss Eberhard Simbarth eine andere Physiognomie als sonst, denn mit der Berufung des Theologen und Universitätslehrers Gabriel Biel als Haupt der neu angesiedelten Devoten erhielt diese Bewegung hier eine ihr sonst fremde wissenschaftsbezogene Physiognomie. Dass wie für die Pfalz der Ordnungsgedanke vor allem bezüglich städtischer Klöster bei den Klöstern im Lande das Herbergsrecht und die Kriegsleistungen von Bedeutung sind, ist nahezu selbstverständlich. Doch fällt in Württemberg das Schirmgeld der großen Abteien stärker ins Gewicht, ist auch die Gastung der fürstlichen Jagd von größerer Bedeutung und gibt die Unterstützung der Bettelordensobservanz gern wahrgenommene Gelegenheiten, fürstliche Räte innerhalb der Reichsstädte, etwa Esslingen und Heilbronn, auftreten zu lassen. Die Akzente und Mittel sind also anders. Die Württemberger haben weder für sich noch für in ihrem Auftrag tätige Reformer Generalprivilegien mit territorialer Zirkumskription suppliziert. Sie haben stattdessen Teilmaßnahmen zu einem Netz territorialer Kloster- und auch Klosterreformpolitik verknüpft. Sie haben das Territorium als die Einheit und das Maß ihrer Klosterpolitik nicht in Verordnungen oder Urkunden postuliert, aber praktisch zur Geltung gebracht. Sie haben die Observanzbewegungen eingesetzt, wo es ihnen nützlich erschien, und sie haben auf ihren Einsatz verzichtet, wo ihnen auch dieses nützlich erschien. Ein württembergisches Kapitel über aktive Reformverhinderung gibt es allem Anschein nach nicht, wohl aber dieses Nicht-Einsetzen von Observanzbewegungen. Aus dem Anschauungsstoff, den die pfälzische und die württembergische Klosterreformpolitik bietet, kann man sicherlich den Schluss ziehen, dass das in der Regel mit Erlaubnis der Päpste in Anspruch genommene Jus Reformandi avant la Lettre nicht als ein umfassendes und durchgreifendes Officium oder Munus Reformandi wahrgenommen wird. Dem Recht entspricht keine Pflicht. Das in Anspruch genommene Recht orientiert sich nicht an den Erfordernissen der Reformatio, sondern der Landesherrschaft. Hier scheint mir doch eine wesentliche Einschränkung der Berechtigung zu liegen, vom Jus Reformandi zu sprechen und die vorreformatorischen Verhältnisse mit einem späteren systematischen Rechtsbegriff zu beschreiben. Wo die Päpste territorial bezogene Indulte zur Klosterreform erteilen, suchen sie Recht und Pflicht zu verbinden, indem sie ihre päpstliche Pflicht zur Vigilantia delegieren. Nostrae vigilantiae partes impartiri. Und die Erlaubnis, den weltlichen Arm einzusetzen, si opus fuerit, meinte nicht die an den Bedürfnissen der Landesherrschaft, sondern der reformorientierte Notwendigkeit, super quo celsitudine tue conscientiam honoramus, so etwa Pius II. Friedrich III. Ist die regelmäßige Verweisung auf das Brachium Säkulare an sich schon problematisch, so liegt hier noch einmal ein Problem, weil es dem Brachium Säkulare überlassen bleibt, aktiv zu werden oder auch nicht, und beides, Aktivität und Passivität, den Zwecksetzungen des Brachium Säkulare überlässt. Die Unterlassung, absichtsvolle Unterlassung oder gar bewusste Verhinderung von Reform ist zweifellos ein vernachlässigter Aspekt. Die staatskirchlich orientierte Forschung wie die observanzorientierte Forschung sind an Reformaktivitäten interessiert und reden beide mit den Observanten um den landesherrlichen Eingriff bzw. die Übernahme eines Klosters durch die Observanz zu rechtfertigen. Aus der Perspektive der Konventualen redet kaum jemand, für die Franziskaner-Konventualen etwa nur Konrad Eubel, der verdiente Editor des Bullarium Franziskaner und selber Franziskaner-Konventuale, oder ein Doktorand Heinrich Finkes, Rudolf Schmitz, 1915. Die Reformschriftsteller der Observanzbewegung, Johannes Nieder, so gut wie Jakob vom Paradies und alle anderen, haben die Konventualen verdammt, verteufelt und verketzert. Die Monarchie Proprietarii seien leibhaftige Teufel, berichtet als ein Diktum des Nikolaus von Kues, Jakob vom Paradies. Der Abstand zwischen einem reformierten und einem unreformierten Kloster sei so groß wie der Abstand zwischen Himmel und Hölle, hörten wir den Rebdorfer Prior sagen. Die Nicht-Observanten, wie schlecht oder wie gut ihr Lebenswandel auch immer war, werden von der ganzen Wucht der besonders seit Bernhard von Clairvaux ausgebildeten Reformrhetorik getroffen. Die Verketzerung der Nicht-Observanten schafft die Voraussetzung dafür, dass man gegen sie vorgehen kann, wie gegen Ketzer mit dem Brachium Säkulare. Daher dringt die Reformrhetorik auch in die Reformationsbullen der Päpste ein, die von Landesherren und Observanzbewegungen erwirkt werden und die, wie zum Beispiel bei den Franziskaner-Observanten, vorsorglich in Formularbüchern festgehalten werden. Die Reformationsbullen bezichtigen die zu reformierenden Klöster formelhaft eines ausschweifenden und verbrecherischen Lebenswandels, und sie werden auch gegen Konvente erwirkt, deren Visitationen nicht den geringsten Beweis eines solchen Lebenswandels erbracht hat. Es gibt nicht nur machtpolitische Interessen, denen die Reform unter Umständen zum bloßen Vorwand dient, es gibt auch die Intransigenz der Observanz, die nach dem Motto von Lessings Jerusalemer Patriarchen handelt: tut nichts, der Jude wird verbrannt. Das Bündnis des Brachium Säkulare mit Päpsten und Observanzbewegungen war nun einmal auf die Verfehlungen der Nicht-Observanten gegründet. Grund genug, sie ihnen bei Bedarf zu unterstellen. Etwa, wenn die Stadt Freiburg 1517 in den Besitz der bis dahin unbescholtenen Franziskaner-Konventualen gelangen wollte. Die Reformrhetorik der Observanzbewegungen, der auf Zurückdrängung der Mönche bedachten Reformer aus dem Weltklerus und schließlich der Humanisten, schied die Mönche in Gute und Böse aufgrund wesentlich der formalen Zugehörigkeit zu einer Observanzbewegung. Diesen Observanzbewegungen wurde weithin die Kompetenz überlassen, die Begriffe monastischer Reform und Observanz zu definieren. Im Verein mit den Landesherren und autorisiert durch die Päpste konnten sie die zu reformierenden Klöster vor die Alternative stellen, die Observanz anzunehmen oder zu verweigern. Im Verweigerungsfalle konnte dann der Mechanismus der Zensurae Ecclesiasticae et alia juris remedia einsetzen. Die päpstlichen Privilegien zur Klosterreform, die die Gewaltanwendung von Laien gegen geistliche Personen sanktionierten, stehen in einem unübersehbaren Kontrast zu den Bestrebungen der Geistlichen, die Libertas Ecclesiastica garantiert zu wissen, in Deutschland auf der Basis der nach Kaiser Karl IV. Benannten Carolina de Ecclesiastica Libertate, von deren Bedeutung wir erst seit Peter Johannecks Aufsatz von 1978 genaueres wissen. Die Carolina vereinigt weltliches und geistliches Recht zum Schutz der Kirchenfreiheit, dabei auch zum Schutz der Kleriker vor Besetzung geistlicher Güter, Gefangennahme, Beraubung oder Tötung durch Laien. Die päpstlich sanktionierte Gewaltanwendung bei der Klosterreform förderte dagegen eben solche Maßnahmen der Laiengewalt gegen geistliche Personen und regulare Personen. Entzug der Güter, Gefangennahme, gewaltsame Entfernung aus dem Kloster und sogar, wenn wir dem aus Österreich stammenden Bericht über Albrecht V. Glauben sollen, den Johannes Busch in seine Reformchronik aufgenommen hat, sogar die Reformatio per Suspendium, die Reformierung eines Konvents durch schlichtes Erhängen der die Reformierung verweigernden Mönche. Die kirchlich sanktionierten Eingriffe der Landesherrschaft in die Klöster bot eine Hilfe bei der Ausdehnung des Vogteirechts und beim Einbau der Klöster in die Landesherrschaft, was sonst nur via facti möglich gewesen wäre. Die juristische Lehre von der Vogtei bot keinen Ansatz, den Schutz zur Jurisdiktion weiterzuentwickeln. Diesen Schritt tat die juristische Lehre erst im Verlauf des 16. Jahrhunderts, als sie den inzwischen, mit Hilfe eben der landesherrlichen Klosterpolitik, geschaffenen faktischen Zustand in ein System zu bringen suchte, in dem dann auch das Jus Reformandi formuliert wurde. Umso wichtiger ist es für das 15. Jahrhundert, die Widersprüchlichkeiten zwischen Reformierung und Reformverhinderung, zwischen landesherrlicher Reformvollmacht und dem Streben der Geistlichen nach der Libertas Ecclesiastica festzuhalten, um den spätmittelalterlichen Mischungen weltlicher und kirchlicher Strukturen ihren disparaten Charakter zu belassen und nicht spätere Entwicklungen in das 15. Jahrhundert hinein zu projizieren. Vielen Dank, Herr Mertens. Ich glaube, wir werden nachher gute Gelegenheit zur Diskussion haben und machen nun wie immer eine Pause von 20 Minuten. Nun mit der Diskussion. Ich finde es sehr schön, dass Herr Mertens diese Karten herumgegeben hat, denn unsere italienischen Kollegen werden vielleicht nach der Einsicht in diese Karten gemerkt haben, welche Probleme uns in Deutschland immer beschäftigen, in der Zersplitterung unserer territorialen Gebilde. Wenn Sie besonders sich an die Karte der Pfalz erinnern, da wird das sehr deutlich. Das ist etwas ganz anderes als italienische Staaten des 15. Jahrhunderts. Dies nur vorne weg. Nun zum Referat von Herrn Mertens. Er hat, wie Sie sich erinnern, begonnen mit den Aussagen der Reformkonzepte aus dem Kreis der Reformer selbst, die bereits hinweisen auf den weltlichen Arm, der in die Reformen eingreifen soll, und hat dann die kirchenrechtlichen Voraussetzungen im Einzelnen geschildert. Die kirchenrechtlichen Voraussetzungen, auch die Äußerungen in Fürstenspiegeln, und hat dann die Fürstenreformation als ein oder vielleicht sogar den Normaltyp der Reform in Süddeutschland herausgearbeitet und dann eben an zwei Beispielen der Pfalz und der Württemberg uns die Einzelheiten und Einzelzüge solcher Reform dargestellt. Ich darf nun um Diskussionsbeiträge bitten. Herr Dornmeier. Das Stichwort Herr Johannes, Normaltyp der Klosterreform. Vielleicht habe ich am Anfang nicht richtig aufgepasst, aber gibt es da nicht nach Ihren Forschungen überhaupt einen Typ von Klosterreform, der ohne direkten Eingriff landesherrlicher Gewalt, ohne wie Sie gesagt haben, oder wie Sie gesagt haben, begleitende Unterstützung der landesherrlichen Gewalt überhaupt möglich und nachweisbar ist? Ja, ich glaube sicher, dass das ist auch etwas, was der Nieder eigentlich dann als Beobachtung selber anführt. Er sagte, schon alle Reform hat und auch alle Neugründungen der Bettelordensklöster zum Beispiel haben im Zusammenspiel mit der weltlichen Gewalt stattgefunden. Das will er jetzt nur ausführlich für die Reform schildern und fordern, dass man das tut. Es kam mir speziell darauf an, also nicht, sagen wir mal, eine sozusagen informelle Unterstützung in den Blick zu nehmen, sondern die Formen, in denen das in Urkunden, also in Rechtstexten auftaucht, dass das Brachium Säkulare, also direkt eben auch als Brachialgewalt eingesetzt werden darf. Also wie das jetzt sozusagen per Privilegien allgemein wird und geradezu eine Rechtsform wird. Dass es faktisch auch sonst so ist, wäre, ist ja etwas von der Rechtsförmlichkeit her anderes. Es ist natürlich von der Sache her dann schon sicherlich bei anderen, bei wohl allen anderen auch gegeben, aber dass jetzt eben im Blick auf das Thema kirchliche Strukturen die weltliche Macht regelmäßig berechtigt wird, ist doch meines Erachtens eine Veränderung kirchlicher Strukturen. Die weltliche Macht wird sozusagen integraler Bestandteil von Reformbewegung. Aber ging es auch ohne sie? Das glaube ich nicht. Ich meine, das ist doch eine Frage. Ja, aber sicher, das habe ich aber eingangs gleich ja. Der Beantwortung eingeräumt, dass es bloß dass mir eben auf diese Rechtsförmlichkeit ankam, dass also dieses eben sanktioniert wird. Und damit ja doch eine andere Qualität erreicht. Und das wäre jetzt die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie das nun beispielsweise bei den frühen, also wie weit die Einflussnahme des Rates, etwa bei den frühen Dominikanerinnen, ob Reformierungen im Elsass geht, ob der Rat da jetzt auch mit Gewaltmaßnahmen gegen die Personen vorgeht. Da müsste man jetzt nochmal genauer sehen. Oder ob eine unförmlich, also eine nicht rechtsförmlich abgesicherte Hinzuziehung der weltlichen Gewalt vielleicht nicht ganz so weit gehen kann, wie ein päpstlich bevollmächtigter Territorialfürst, der dann auch Gefangennahme und dergleichen als abgedeckt, rechtlich abgedeckt sieht durch seine Privilegien. Vielleicht also könnte aufgrund dieser Rechtsförmlichkeit auch ein qualitativer Unterschied bestehen. Herr Rappmertens, ich glaube, wenn ich Sie recht verstanden habe, es geht darum, ob, also an und für sich an Ihrer These ist auch für Württemberg ja nun für das spätere 15. Jahrhundert zweifellos gar nicht zu rütteln. Nur, also sagen wir mal für die ersten drei, vielleicht auch vier Jahrzehnte des 15. Jahrhunderts, ist eigentlich von einer Einflussnahme der württembergischen Grafen in den Klöstern, also in den großen Abteilen, sogar etwa bei den Zisterziensern, kann wirklich keine Rede sein, denn diese Klöster sind zu der Zeit noch fest bestrebt, den kaiserlichen Schutz zur Reichsunmittelbarkeit auszubauen. Also die haben sich ganz bestimmt nicht vom Grafen von Württemberg etwas hereinreden lassen, schon gar nicht irgendeine Kommission oder sowas zugelassen überhaupt. Von Webenhausen kann man sagen, dass das eine, dass da ein sehr kräftiger Abt war, der auch in Klöstern, die nicht zu Württemberg gehört haben. Da handelt es sich also wirklich dann um eine innerklösterliche oder innerordensreform, der da herumreist, der übrigens, ich erzähle es Ihnen ja schon, derselbe Abt, der gegen 1330 vom damaligen Konstanzer Bischof als mit päpstlicher Unterstützung ein Reformabt zum Coadjutor und Jura Successionis vorgeschlagen wird und nur am Domkapitel scheitert. Nun gut, das Domkapitel ist mächtig genug, um diese Bischofswahl zu verhindern. Aber also bei dieser, es gibt da noch eine Schicht, die in Württemberg jedenfalls früher ist und wo, glaube ich, der nachher zweifellos vorhandene, starke landesherrliche Einfluss festzustellen ist und der vorher noch nicht, also jedenfalls nicht fassbar ist. Ja, wenn, und im Falle, also der Zisterzienser sogar unglaubwürdig ist. Ne, das ist ich habe die also da auch in meine Zahlen, die ich angegeben habe, nicht mit einbezogen. Es kommt ja darauf an, wie die Vogteiverhältnisse sind. Wenn der Landesfürst keine Vogteirechte hat, hat er auch keinen Anlass einzugreifen. Es ist ja höchstens die Frage eben, dass, wie weit er Teilvogteien ausnutzt. Er versucht das ja gegenüber Maulbronn aufgrund von Teilvogteien, also da die gesamte Vogtei zu gewinnen oder auch gegenüber anderen Klöstern, versucht das auch. Die Württemberger sind tatsächlich für die Klöster, die erst im 15. Jahrhundert dazukommen, zum Teil schon Nutznießer der monastischen Reformbewegung, weil sie schon reformierte Klöster, für schon reformierte Klöster die Vogtei dann erwerben, sodass sie von daher dann nicht mehr eingreifen, aber auch nicht jetzt meinetwegen eine Observanzbewegung nun holen, um jetzt diese Klöster in den Borsfelder Verband oder so einzubeziehen. Ich wollte eigentlich nur eine Lanze brechen dafür, dass es auch noch eine Innerordensreformbewegung gibt, unabhängig vom Landesherrn. Das, mehr wollte ich gar nicht sagen. Wir brauchen uns jetzt über die Einzelheiten von Württemberg nun wirklich nicht zu streiten. Das ist ein kompliziertes Gebiet und das brauchen wir hier in Trient nun wirklich nicht also, in extenso zu behandeln. Aber also, das gibt es. Das wollte ich auch nicht. Ja, ja, aber ich meine, ich wollte eigentlich bloß in diese Kerbe hinein. Herr Edelmeier. Ja, ich habe drei Fragen, die alle sind im habsburgischen Teil des Reichs zusammenhängen. Die erste Frage ist, inwieweit hat jetzt eine päpstliche Urkunde, meinetwegen für einen habsburgischen Herzog, oder eine päpstliche Urkunde mit gegenteiligem Inhalt zum Bischof von Passau überhaupt eine reale Wirkung? Die Non-Obstantibus-Formel, da steht ja wahrscheinlich in beiden Urkunden drinnen. Wie weit also wirkt sich das jetzt konkret auf die Politik aus? Das zweite ist, inwieweit ist eine landesherrliche Klosterreform, meinetwegen von Seiten Württembergs oder von Seiten der Habsburger im südwestdeutschen Raum, ein Kampfmittel, um Einflusszonen und im Kampf um die territoriale Ausweitung? Und die dritte Frage, die vielleicht ein bisschen einen Bezug zu unserem Generalthema, auch zu Italien herstellen soll, ist, inwieweit wirken sich Reformbewegungen, speziell die Melkerreform, auf das Venezianische oder über Tirol auf Trient und Mailand oder überhaupt auf Italien aus? Ja, zunächst also, wie weit konkrete Politik durch diese päpstlichen Bullen gestützt, inauguriert wird. Man kann ja bei Albrecht dem V. ja durchaus das feststellen, dass er tätig wird im Sinne dieser Methodus und der entsprechenden Supplik bzw. der Urkunde, die er dann erworben hat und den Nikolaus Seiringer holt und ihn also auch dann in Melk beginnt für die Reform einsetzt. Und man kann, und das ist ja immer in Gegenwart landesherrlicher Räte, manchmal ist ja Albrecht auch selber anwesend, wenn die Klöster reformiert werden, und man kann eben feststellen, dass dieser Widerruf der herzoglichen Urkunde zwei Jahre später ebenfalls da ist, sodass, wenn ich Gerda Koller glauben darf, dass dann auch tatsächlich wohl in Österreich zumindest also behindert wird. Wie weit jetzt dann die Bischöfe tatsächlich tätig geworden sind, müsste aufgrund lokaler Überlieferungen wahrscheinlich, könnte nur aufgrund lokaler Überlieferungen dann nachgewiesen werden. Es ist mir jetzt also aus der Literatur das ist nicht bekannt, ich habe es aber auch jetzt nicht in extenso verfolgt. Sicherlich sind diese von den Metropolitansynoden von Salzburg 14, 18, 19 ausgehenden Reformen auf die Klöster nicht von großem Einfluss gewesen, denn sonst wäre sicherlich in der Literatur da eher was zutage getreten auch. Also es steckt natürlich, es kommt darauf an, eben welcher entschlossene Wille, welche Machtmittel dahinter stehen. Und wenn ein Landesherr entschlossen ist, die Klosterreform durchzuführen oder Klosterreformen durchzuführen und sich vom Papst bevollmächtigen lässt, hat das sicherlich eben auch konkrete Auswirkungen. Und es ist der Versuch, eben mit diesen non obstantien die Jura Ordinariorum zurückzudrängen. Und die Frage ist natürlich dann, wie weit das gelingt, wie er sein Verhältnis zu den Bischöfen gestaltet. 1435 gelingt es ja mit dem Privileg des Konzils dann für Albrecht den V., weil er den Passauer Bischof aufgrund seiner Bistumspolitik inzwischen auf seiner Seite hat. Also insofern würde ich sagen, zu den bischöflichen Bevollmächtigungen kann ich in diesem Fall nichts ausführen. Die Landesherrlichen sind sicherlich, weil der Fürst entschlossen ist, in dieser Form, also unter dieser Rechtsförmlichkeit, also das auch zu machen, von einigem Einfluss. Herr Mertens, dürfen wir dazwischen zu diesem Punkt Frau Weiß hören, die ja das besonders gut kennt. Also die Erzbischöfe von Salzburg haben ab den 20er Jahren des 15. Jahrhunderts schon Reformen durchgeführt, allerdings nicht im Bereich des Herzogs von Österreich, sondern eben in ihrem eigenen Bereich, also Salzburg, Ossiach, Münsterstadt und so weiter. Also praktisch kommt es wieder auf die Qualität des Bischofs als Landesherrn eigentlich an, ob diese Reformen, zu denen er als Bischof an sich bevollmächtigt ist, etwas nützen. Das wäre dann eine gewisse Parallele zu dem, dass es bei Albrecht eben aufgrund seines landesherrlichen Willens einigen Erfolg zeitigt. Die Frage jetzt, ob die Habsburger Reform als Kampfmittel eingesetzt haben, etwa also, Sie haben wahrscheinlich mehr im Vorderösterreich gedacht, da scheint es mir eher das Gegenteil zu sein. Wenn man etwa fragt, einen großen Anteil, wichtig für die Habsburger ist ja die Vogtei über St. Blasien, da ist von keiner Reform die Rede. Es reicht den Österreichern, wenn die eben als Landstände im Konzept der Regierung der vorderen Lande mitmachen. Beim Kloster Weißenburg sind die Österreicher die Betreiber der Umwandlung in ein Stift, weil sie auf diese Weise den Pfälzern, die ja durch Reform das Kloster pfälzisch machen wollten, entziehen können. Anfangs des 15. Jahrhunderts kann man einige Unterstützung bei Bettelordensreformen wohl in Elsass feststellen, aber es ist nicht eigentlich eine Kontinuität einer solchen Klosterpolitik da. Es würde meines Erachtens, wenn man es daraufhin von Kloster zu Kloster untersuchen würde, eher herauskommen, dass sie Reformen unterlassen, weil es für den Zustand, den das Territorium Vorderösterreich, was ja, wie Ferdinand der Erste später sagt, zusammengestuckt ist, also was noch viel stärker, oder sagen wir, diesen Territorialisierungsprozess nicht in dem Maß im 15. Jahrhundert mitmacht, wie das Friedrich der Siegreiche oder die Württemberger Grafen für ihre Territorien tun können, dass ihnen also da als Mittel sozusagen der Landesreform diese Klosterreform von ihnen nicht betrieben wird. Und das dritte, habe ich jetzt Einfluss auf Italien. Ja, da kann ich natürlich jetzt also besonders wenig sagen, weil mir zunächst mal der Einfluss umgekehrt viel gravierender erscheint. Es ist ja so, dass der Seiringer nicht nur geholt wird aus Italien, sondern dauernde Kontakte von der Melkerreform nach Subiaco hin bleiben. Und wie weit jetzt da Reformvorstellungen, die genuin deutsch, also in diesem österreichischen Raum, oder im Raum der Melkerreform insgesamt, entwickelt werden und nach Italien übertragen werden, entzieht sich also völlig meiner Kenntnis. Dazu kann ich nichts sagen. Und Professor Chetolini? Io ho ascoltato con molto interesse, mi ha fatto piacere sentire che i conventuali non sono necessariamente cattivi e che c'è una retorica dell'osservanza, insomma. Ecco, quello che mi chiedevo era questo, se ho capito bene il filo conduttore del suo discorso, mi sembra che lei ha distinto due posizioni da cui si possono vedere questi problemi della riforma all'interno dei monasteri. Una posizione che si muove all'interno della vita di questi ordini religiosi, per cui c'è questa tensione continua dalla riforma, da questa riforma del XV secolo alla riforma del XVI secolo, no? In questa evoluzione continua di perfezionamento di vita religiosa. Una linea. L'altra linea, la riforma dei monasteri come aspetto della politica territoriale del principe. Il principe crea, così come si costruisce altri aspetti del suo stato territoriale, così si fa carico di promuovere una politica ecclesiastica e quindi una riforma dei monasteri. E se non ho capito male, direi, lei ha sviluppato soprattutto questa seconda linea, cioè riforma dei monasteri come politica ecclesiastica del principe, con la preoccupazione, mi pare, di non anticipare al XV secolo quella pienezza di ius reformandi che invece i principi e la pubblicistica protestante sviluppa e rivendica per il XVI secolo. Se non ho capito male, ma vorrei che lei mi correggesse se non è così. Ecco, questo mi sembra dei punti molto importanti, anche perché entrano nel cuore del discorso che si sta facendo qui, e cioè cercare di vedere in questi giorni questo concetto di riforma, non riforma, quali sono i limiti cronologici, con quali categorie si possono vedere questi fenomeni. Ecco, mi chiedevo se pur vedendo la politica di riforma dei monasteri da parte dei principi come un aspetto di politica principesca, non ci siano degli elementi, mi pare che fosse detto anche un po' prima, sociali o religiosi che hanno permesso in questo momento, piuttosto che in un altro momento, di far sì che potesse esercitarsi su una materia così importante, che era sentita importante, una politica di riforma dei monasteri. Detto in modo più schematico, se non c'era anche un movimento religioso che permetteva di far sì che per i principi fosse molto importante svolgere una politica di riforma. Lei ha detto che i principi certe volte favoriscono la riforma, altre volte non favoriscono la riforma, ma mi pare che la tendenza di fondo sia verso quella di una opera di favore a questi movimenti di riforma dei monasteri. Ecco, c'è, la mia domanda è questa: dietro, oltre alla politica dei principi, non nota lei in questo periodo un movimento religioso o sociale, genericamente, delle esigenze che favoriscono questo uso principesco della riforma dei monasteri? Ja, ich. Ja, also, hinter dieser fürstlichen Politik ist nicht auch eine religiöse Art, die das also begünstigt hat, diese Klosterreform. Aggiungo un'altra cosa, sto in linea con quello che diceva, o no, c'è prima di rispondere. Posso etwas dunque anche io faccio la richiesta, se ho ben parlato. C'è praticamente una richiesta di intervento del principe, viene fatta prima per i benedettini e per i canonici agostiniani, no? Nel 1418 c'è il Methodus Reformationis di Nicolaus von Kitzbühel, e poi solo successivamente c'è un, diciamo, c'è un interesse del principe anche per gli ordini mendicanti. Così? Ho ben capito? Ora, diciamo, questo, diciamo, questa precedenza, ecco, questa attenzione per l'ordine benedettino, prima che per gli altri ordini, può anche collegarsi con una tradizione di interventi imperiali, soprattutto, risalente già all'undicesimo secolo, quando già c'è una riforma dei monasteri benedettini che caratterizza un tipo di monachesimo che viene chiamato monachesimo imperiale, ecco, nel confronto con Cluny. Cioè, già nell'undicesimo secolo abbiamo una tradizione di intervento riformatore dell'imperatore per quanto riguarda il monachesimo benedettino. Quindi questo, diciamo, Reformationis Methodus di Nicolaus von Dinkelsbühl, cioè nasce, si pone nel solco di una tradizione precedente di secoli. Ecco, può spiegarsi con questo antecedente dell'undicesimo secolo un'opera come questa che riguarda soltanto l'ordine benedettino? Mi sono sforzato di essere di usare parole semplici, però forse zunächst vielleicht zu Ihrer Frage. Ich möchte natürlich den Fürsten nicht religiöse Motivation absprechen. Man kann im Gegenteil sagen, dass die Fürsten, die sich am meisten für die Klosterreform engagieren und sie zum Nutzen ihres Landes einsetzen, auch persönlich den engsten Kontakt zu Reformern haben und viele Zeugnisse persönlicher Religiosität hinterlassen haben. Das wäre etwa ganz deutlich bei dem Grafen Eberhard dem Barth von Württemberg, der geradezu befreundet war mit dem Gabriel Biel, der das Haupt dieser von Eberhard nach Württemberg gerufenen Fraterherren ist und sein Berater dazu ist, und diese Person und diese Art der Frömmigkeit zwischen Kloster und Welt, die diese Fraterherren pflegen, scheint eben auch für Eberhard den Barth persönlich eine attraktive Form der Frömmigkeit gewesen zu sein. Oder bei Friedrich dem Siegreichen kann man ebenfalls vielleicht in weniger friedlichen Formen insgesamt auch eine religiöse Motivation feststellen, obwohl er seine Religiosität auch im Bann des Papstes hat praktizieren müssen. Er ist nämlich also im Zusammenhang mit dem Mainzer Bistumsstreit also längere Zeit gebannt gewesen, hat sich dadurch aber nicht sonderlich hindern lassen, hat sich später dann in der Franziskaner, im reformierten Franziskanerkloster begraben lassen, in der Franziskanerkutte auch, seltsamerweise auf einem Grab, was die getragen war von den vier Kirchenvätern, wobei die Franziskaner dann mal über Nacht den heiligen Augustinus durch den heiligen Franziskus ersetzt haben, was also eine große Aufregung hervorgerufen hat. Also ich würde schon sagen, dass diese persönliche Frömmigkeit, eine religiöse Motivation, einen starken Anteil an diesen Reformen in der Klosterpolitik hat, dass aber natürlich eben die zufällig auch zum Nutzen des Landes ausschlägt. Andererseits muss man aber auch sagen, dass etwa Philipp der Aufrichtige, der von den Pfälzern am ehesten als auf den Einsatz von Observanz verzichtet, durchaus auch als ein vorbildlicher, auch in religiöser Hinsicht für den Klerus und die Universität, für die Gelehrten, Kleriker, sorgender Fürst angesehen wird. Also persönliche Frömmigkeit muss da nicht zum Einsatz von Observanzbewegungen um jeden Preis führen. Vielleicht eben zur Korrektur dieses Eindrucks, den mein Referat erweckt hat, dass es also zu harsch auf den Nutzen für das Land abgestellt war. Die andere Frage, ob jetzt der Ansatz jeweils bei den Benediktinern und bei den Augustiner Chorherren in der alten Tradition steht, könnte man insofern vielleicht mit Ja beantworten, als eben die von alters her eben kein zentralisierter Orden sind und diese Möglichkeit eben bieten. Das andere ist natürlich die Tatsache, diese sind alte Klöster, sind grundbesitzende Klöster, sind große Klöster, über die jetzt der Landesherr da die Vogtei hat und wo er deswegen ansetzen kann. Er kann nicht ansetzen, wo diese alten Klöster reichsunmittelbar geworden sind. Da müsste es der Kaiser tun, aber der tut es an sich nicht. Da entstehen gerade dann in Ostschwaben ja die Klosterstaaten, also wo diese Klöster selber ein großes Territorium dann in quasi fürstlicher Weise verwalten. Das heißt also, die Tradition hat eben vorgeprägt, durch die Tradition ist gegeben, es sind keine echten Orden, es sind einzelne Klöster, es sind für das Territorium bedeutsame Klöster und es sind welche, deren Vogtei hier jetzt bei dem Landesherrn liegt, der ja damals noch nicht Kaiser ist. Wie sich Albrecht V. als König in der Richtung verhalten hätte, kann man aufgrund seiner kurzen Regierungszeit als König feststellen. Also insofern sind es quasi die Vorbedingungen, aber ich würde doch sagen, dass es ein territorialgeschichtlicher Ansatz jetzt ist und nicht ein reichsgeschichtlicher, der zu diesem Zugriff auf diese Klöster führt. Die Bettelorden hat dann Albrecht V. im zweiten Anlauf 1435 autorisiert durch das Basler Konzil unter Zuhilfenahme unter anderem des Johannes Nieder als Dominikaner Observanten auch durchgeführt, aber es ist meines Erachtens eben bezeichnend, dass er so lange hat warten müssen, bis die Observanzbewegung innerhalb der Bettelorden diese selber so geschwächt hatte, dass die zentralistische Struktur praktisch gespalten ist. Und bei der Pfalz ist es ganz deutlich, dass eben die Augustiner Eremiten mit Hilfe des Observantenvikars der sächsisch-bayerischen Provinz in der Pfalz durchgeführt wird gegen den Widerstand des Generals. Also dass man da ganz deutlich sieht, wie die Spaltung im Orden den Ansatz gibt, jetzt die Bettelordensklöster ebenfalls anzugehen. Gut, Herr Schimmelpfennig. Ja, nach der schon etwas längeren Diskussion fühle ich mich am Anfang begrüßigt, erstmal ein paar Beiträge dazu, dann habe ich natürlich zwei Fragen. Ich glaube, die Frage nach den päpstlichen Privilegien, Nützlichkeit oder nicht, weil mich das ja auch immer interessiert, kann man wahrscheinlich dahingehend beantworten, dass Albrecht wahrscheinlich Angst hatte vor einem Prozess. Denn mit zwei sich widersprechenden Privilegien innerhalb von zwei Jahren ist halt ein langer Prozess zu erwarten und den wollte er vielleicht umgehen. Ich glaube nicht, dass von Anfang an ein päpstliches Privileg so oder so viel bewirkt, sondern nur als Waffe, als Mittel zum Zweck. Und wenn zwei sich widersprechen, ist unabdingbar ein Prozess an der Kurie, der dem Papsttum nutzt, aber nicht dem Albrecht. Dann bei der anderen Frage, Hilfe des Brachium Säkulare und warum, ob das was Neues ist, glaube ich gar nicht so sehr. Denn wenn man an die Zuhilfenahme des Brachium Säkulare zur Rettung der Religion, also im Ketzerkampf denkt, dann ist das schon mal ein sehr äußeres oder äußerstes Mittel. Im 14. Jahrhundert, vor allem dann während des Schismas, wird ja der weltliche Arm immer mehr gebraucht. Das heißt, in den Kommentaren, in den Apparaten der Kanonisten tauchen an immer mehr Stellen auf, wozu man diesen weltlichen Arm alles gebrauchen kann. Sodass also meines Erachtens das Selbstverständnis, was die Leute ja an der Universität dann lernen, wahrscheinlich schon bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts so weit gediehen ist, dass man auch von sich aus dem weltlichen Arm ziemlich viel übertragen kann. Nicht muss. Bei den Vorstufen fehlt mir an sich das Petershausener Kapitel, denn da müsste man doch sagen, sofern die Äbte, die dort versammelt waren, innerhalb ihres Klosters noch genug Macht haben, das ist natürlich verschieden, oder auch der Prior schon zu mächtig geworden ist. Aber wenn sie noch genug Macht haben, haben sie eigentlich schon Mittel, beziehungsweise haben sie schon Vorstellungen, wie sie ohne weltlichen Herrn ihr Kloster reformieren können, also auch eventuell ohne irgendeinen weltlichen Vogt. Aber jetzt noch auch, und jetzt komme ich allmählich dann zu dem Ziel in meinem eigenen näher, mit der weltlichen, bei den Zisterzienser muss man natürlich an die Generalkapitel denken. Und da ist erstaunlich, dass glaube ich schon 1398 ein weltliches Schismas für die Reform des Ordens, und das bezieht sich vor allem auf Spanien bei diesem Kapitelsbeschluss, die Rolle des Dominus Terrae eindeutig betont ist. Vom Generalkapitel. Und da muss man natürlich bei der Tradition und Wiederverlesung von älteren Beschlüssen bei späteren Kapiteln bedenken, dass dann dieser Trend bei einem international organisierten Orden wie den Zisterziensern auch wahrscheinlich sich stärker verfestigt, bis hin dann zu den Kongregationen, die wir heute Vormittag in der Lombardei etwa hatten, wo dann die Abspaltung erfolgt, also die Internationalität kaputt geht. Aber ich glaube, das sollte man auch mit berücksichtigen. Meine zwei Fragen sind nun folgende. Johannes Rode, Abt von St. Matthias, war glaube ich vorher Kartäuser, wird von seinem Bischof praktisch gezwungen, Benediktiner zu werden, um die eine Abtei zu reformieren, als Bürgerlicher. Und da ist meine Frage, wenn ein Landesherr, ob Graf von Württemberg oder der Pfalzgraf, es schafft, ein monastisches Kloster zu reformieren, das vorher vielleicht exklusiv adlig war, benutzt er das zugleich auch, um also das ihm genehmere, ja von ihm mehr abhängige bürgerliche Element qua Reform zu steigern. Das heißt also, die adlige Exklusivität eventuell auch dadurch etwas zumindest einzuschränken, wäre Frage 1. Frage 2, bei der Reform der Klaristen in Schwaben ist mir aufgefallen, dass die ja sehr intransigent waren gegenüber allen, die sich nicht halt reformieren lassen wollten und alle Hilfe halt der diversen Bachia Säkularia in Anspruch nahm. Bekommt man sich aber Schwaben als Ganzes mit der Zerstückelung, dann hilft nicht der eine Graf von Württemberg oder die eine Reichsstadt, sondern je nachdem nimmt man die eine oder mal die andere weltliche Gewalt. Das heißt also, das Globale, die allmähliche regionale Zusammenwachsung zu einer Kongregatio in diesem Fall geht doch dann eindeutig mehr von dem Orden aus, also von dem einen Teil des Ordens und nicht so sehr von dem weltlichen Herrn und das auch noch in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Frage wäre doch also, ob man nicht stärker zwischen den Mendikanten und den mehr monastischen Orden oder den Kanoniker unterscheiden müsste, dass bei den anderen doch gerade in zersplitterten Gebieten, sagen wir mal, der Impetus stärker von den Ordensangehörigen selbst ausging, und zwar unabhängig davon, ob der General oder der Provinzial zustimmt oder nicht. Denn gerade wenn sie mehr Observante zu sich ranziehen können, wird ja der eventuell noch nicht observante Provinzial oder General immer ohnmächtiger. Aber jedenfalls, dass das mehr von innen herauskommt, das andere nur Mittel zum Zweck war. Ja, dass Sie auf die Tradition der Heranziehung des Brachium Säkulare bezüglich der Ketzerbekämpfung verwiesen haben, das kommt mir an sich insofern gelegen, als ich ja zu zeigen versuchte, dass die Verketzerung der Konventualen die Voraussetzung ist, eben diese Tradition sozusagen gegen Mönche wirksam werden zu lassen. Und natürlich steht diese, steht die Schismazeit, wo die weltliche Gewalt über die Obedienz entscheidet, im dem langen Kontext dieser Entwicklung des landesherrlichen Kirchenregiments, von der ich aber eben nur sagen oder zeigen wollte, dass man sie sich nicht allzu zielgerichtet auf den konfessionellen Staat hin vorstellen darf. Die Frage eben, dass die Klosterreform durch die Brechung des Adelsprivilegs natürlich eine politische Angelegenheit da ist, das ist im Fall eben des Johannes Rode klar, das gibt aber dann auch bei einzelnen Klöstern wieder das Phänomen, dass auf das Adelsprivileg, auf die Aufhebung des Adelsprivilegs verzichtet wird, wenn es, wenn man nicht so weit kommen kann. Die Klöster, die Schreiner für den östlichen Schwarzwald untersucht hat, lassen sich ja auch nicht alle auf eine Linie in dieser Beziehung bringen. Es ist der Versuch natürlich da von württembergischer Seite die Ehrbarkeit in die Klöster reinzubringen als tragende Schicht und den Adel auszuschalten. Insofern also glaube ich, dass das durchaus in das Konzept landesherrlicher Klosterpolitik hineingehört. Die andere Frage natürlich, wie weit stellen die Observanten den Kontext her und nicht die Landesherren, also wie weit ist es eben Observantenpolitik und nicht landesherrliche Klosterpolitik, das ist sicher bei den Bettelorden oder dann auch, wenn eine feste Kongregation wie bei Boesfelde existiert, eine ebenso starke Komponente wie die Versuche der Landesherren, die Klosterreform in ihrem Kontext zu bringen, und sie helfen sich ja auch gegenseitig. Dass meinetwegen die Provinzgrenzen und Territorialgrenzen, also Ordensprovinzgrenzen und Territorialgrenzen zusammenfallen, wie das in Italien doch, glaube ich, bisweilen der Fall ist, das ist ja in Deutschland eigentlich nirgends der Fall. Das ist womöglich bei den zersplitterten Territorien, und es ist ja auch so, dass die Observantenprovinz Teutonia der Dominikaner anfangs vom Elsass bis nach Wien reicht und da eben schon diese, ja im Grunde die alte Provinz, die langsam den Konventualen entrissen wird, in ihren Grenzen bestehen bleibt. Sie wird dann später nochmal geteilt, aber das richtet sich dann auch eigentlich nicht nach Territorialgrenzen. Es ist für die Landesherren eben nur diese Spaltung innerhalb der Bettelorden in konventualen Observanten wichtig. Sie wird beispielsweise in Sachsen sehr stark vom Landesherrn befürwortet, bei den Augustiner Eremiten sehr stark gestützt, aber das wird dann eben die sächsisch-bayerische Provinz, die dann auch in Südwestdeutschland tätig wird, sie wird sozusagen die Observantenprovinz dann. Das ist also auch ebenfalls eine Zirkumskription natürlich, die von den Observanten vorgenommen wird. Aber ob sie jetzt tätig werden können oder nicht, liegt eben bei Bettelorden natürlich sehr stark an den Städten, auf die bin ich aber nicht eingegangen, obwohl der Nieder ja da so einen großen Wert drauf legt, aber auch eben an den Landesherrn. Und wenn für Schwaben das bei den Klöstern da eine über die vielen territorialen Stücke hinausgehende oder sie durchschneidende Zirkumskription der Observanz wird, dann muss man aber auch immerhin bedenken, dass bei den der Unterstützung der Observanz in einem städtischen Kloster eben dann doch auf einmal landesfürstliche Räte auftauchen und das mit unterstützen, sodass zumindest also die Stadt da in Befürchtung ausbrechen könnte, es würde via Stützung der Bettelordensobservanz landesherrlicher Einfluss gegen die Stadt geführt. Wie ging es? Das ist ja alles klar. Ich wollte nur die Gewichtung etwas relativieren, denn das geht ja das ganze Mittelalter durch. Cluny mit seinen diversen Klöstern hätte sich auch nie durchsetzen können ohne Adel. Nicht bloß die Gewichtung, es klang bei Ihnen halt etwas zu stark, Klöster als Mittel für den Landesherrn, ähnlich wie bei Herrn Kitarone, nicht? Wie ihr das meintet. Und da wollte ich einfach gerade bei den Mendikanten versuchen, etwas zu differenzieren, oder ob Sie mir dabei stimmen können, nicht um das andere. Nein, ich stimme Ihnen bei, bloß mein Thema war eben dieser eine Aspekt, ja, ja. Nicht der andere. Aber das Bild nicht schief werden zu lassen, ist das ganz gewiss richtig, das jetzt zu betonen. Ja. Der nächste war Herr Hergemüller. Ja, Herr Hergemüller, ich habe keine Woche den ersten Punkt weggenommen, aber. Tut mir leid, ich das bewusst. Ich lasse jetzt also die Heretiker weg bei der Frage nach dem Ort wie im Säkulare. Aber ich würde Herrn Schimmelpfennig auch schon zustimmen, dass vom Inhaltlichen mal abgesehen formal eine neue Rechtsfigur entwickelt wurde bei dieser ganzen Angelegenheit. Im normalen Prozessrecht der Kurie gegen Kleriker oder auch gegen Laien folgt man ja bestimmten Regeln, also der Aggravatio, Reaggravatio, Excommunicatio, Interdictum, und dann folgt regelmäßig der Zusatz Invocationes, die Opus Fuerit, Auxilio Patri Secundaris, was Sie auch zitiert haben. Das ist im Grunde völlig normal. Und bei den non obstante Klauseln, non obstantibus omnibus constitutionibus ordinationibus patricium nostrum und so weiter, kommt dann regelmäßig auch Odio Specialita, Pape Bonifacii, Dicte Octavi. Und dann in qua dicitur quod nullus extra unam dietam extra civitatem evocare lebet und so weiter. Dann kommen im Grunde die Bestimmungen des Lipper Sextus. Das ist ganz formelhaft und ganz schematisch. Und, da sehe ich also in dieser Sache keine direkte neue Rechtsfigur. Vom Inhaltlichen abgesehen, dass also hier tatsächlich so Frühformen des Jus Reformandi da waren, haben Sie, glaube ich, sehr klar gezeigt. Aber kirchenrechtlich musste man, glaube ich, gar nichts ändern. Und das Zweite, mehr so eine taktische Frage, hat es auch Neugründungen von Reformklöstern gegeben? Ich habe also wieder im niederdeutschen Bereich ein hier im Auge, wo man im Zuge der Wittelsheimer Kongregation also auch direkte Neugründungen vorgenommen hatte. Ich habe mich selbst mal mit Frenzwegen beschäftigt, der reformierten Augustinerchorherren nach der Wittelsheimer Kongregation. Und Graf Bernd, der Berühmte von Bernheim, hat also im Zusammenhang mit der Gründung von Nordhorn etwa um 1390 direkt daneben ein Kloster gesetzt, also das Kloster Frenzwegen, direkt als Komplement zur Stadtgründung. Die Stadt wies ja nicht mal eine Pfarrkirche auf, sondern St. Lugieri lag hier außerhalb. Also gab es solche Dinge auch. Haben die das Bild gewissermaßen abgerundet und ergänzt? Ja, zum Ersten möchte ich sagen, dass mir das für das Thema landesherrliche Klosterpolitik neue in diesen päpstlichen Urkunden eben das erscheint, dass das jetzt auf die territoriale Zirkumskription bezogen wird und dass da also etwas, was vorher im Recht vorhanden ist oder gegenüber den Ketzern als Praxis vorhanden ist, jetzt auf eine Zirkumskription, die der Kirche an sich fremd ist, bezogen wird. Und dass die Summe dieser päpstlichen Urkunden, die es eben dazu gibt, doch ein wichtiges Element für diese Ausbildung des landesherrlichen Kirchenregimentes sind, denn es ist doch etwas anderes eben, ob dieses grundsätzliche Recht, meinetwegen also nach diesen Prozessregeln da die Gewalt gegen Kleriker anzuwenden, schon existiert oder ob das jetzt eben in einen neuen Rahmen gestellt wird. Also das schien mir, aber sicherlich also aufgrund nicht sehr breiter kanonistischer Kenntnisse einfach von den Urkunden her das Neue zu sein. Und am meisten überrascht hat mich, Herr Süde sagt es vielleicht sehr formelhaft, nur wenn eben sowas, so eine Urkunde direkt an den Landesherrn adressiert ist und nicht an Äbte und die innerhalb eines weltlichen Territoriums reformieren sollen und der Landesherr nur als Supplikant erscheint, sondern da eben im Fall Friedrichs des Dritten in den Urkunden von Nikolaus und von Pius dem Zweiten direkt der Adressat ist. Ja, das also das, das würde... Ja. Bei Mecklenburg-Vorpommern, Lüneburg, Entschuldigung, wenn ich dazwischen rede, ja. Da habe ich auch Beispiele. Das gibt es. Darf vielleicht eine Bemerkung dazu machen, Herr Hergemöller. Es ist ja so, Sie haben recht, kirchenrechtlich ist das alles schon da und im Prinzip nichts Neues. Das ist ja eine Situation, die für die Zeit nach dem, nach den Clementinen und der Zeit überhaupt gilt. Aber was immer wieder neu geschieht, ist, dass man aus den vorhandenen kirchenrechtlichen Bestimmungen neue Modelle kirchenrechtlichen Handels baut. Und das scheint hier doch vorzuliegen. Und da scheint mir auch der Hinweis von Herrn Schimmelpfennig sehr wichtig, der gesagt hat, einmal die Anrufung des Bacchium Säkulare in Fall von Ketzerei und die Verhältnisse der Schismazeit, die nun darauf hindrängen, solche Modelle zu bauen, die auf den Landesherrn hin ausgebaut ist, darin scheint, ausgerichtet sind. Darin scheint mir schon eine Kompromissformel zu liegen, auf die wir uns einigen können. Keine ganz neue Rechtsfigur, aber doch Modelle des kirchenrechtlichen Handels. Und Herr Mertens war ja so freundlich, meinen Aufsatz über die Carolina zu zitieren. Da wird sowas auch gemacht. Das ist etwas ganz Paralleles, dass die Gesetze sind vorher da, die Möglichkeiten, sie zu gebrauchen auch, aber nun werden sie in ganz neue juridisch-gerichtliche Zusammenhänge hineingestellt. Ja, und wichtig scheint mir auch noch zu sein, dass die Konventualen sozusagen zum Freischuss abgegeben werden. Das heißt, diese Schicht, auf die jetzt dieses Recht angewendet werden kann, wird enorm verbreitert. Die werden verketzert, es wird im Grunde, es ist egal, was bei der Visitation herauskommt. Man kann eine Reformationsbulle dann für ein Kloster erwirken und da steht all das drin, dass die Frauen ein- und ausgehen und so weiter. Selbst wenn die Visitation nur zutage gefördert hat, dass sie auf Matratzen statt auf Strohsäcken schlafen. Das heißt also, die Masse derer, auf die dieses Recht angewendet werden kann, ist jetzt sozusagen gar nicht mehr von einem, der vielleicht von dem bisher notwendigen rechtlichen Voraussetzungen abhängig, sondern eben von der Möglichkeit, ein Kloster vor die Alternative zu stellen, willst du dich der Observanz anschließen oder nicht. Und das scheint mir von der Valenz her dann doch auch mehr zu sein, also ein Schritt weiter. Das andere mit den Neugründungen, das ist tatsächlich der Fall, also es sind einmal Kartäuser, hier in diesem Fall hatte ich dieses eine Kloster, Karthause-Güterstein, war damit gemeint erwähnt, was dem Gebiet des Klosters Zwiefalten abgezwackt werden soll, schon bevor der Fürst da Vogt ist. Das ist also so ein Streit, der da doch auch also gewisse Begehrlichkeiten des Territorialherrn im Hintergrund hat. Man müsste auch an die Paulinerklöster denken, die ja auch eben in der Regel neu sind. Das sind im Gebiet dieser Karten Baden-Württemberg nicht nur jetzt auf pfälzischem und württembergischem Territorium gelegen, sondern insgesamt 10 Paulinerklöster immerhin, die zum Teil ins späte 14., aber zum größeren Teil ins 15. Jahrhundert gehören und dann eben auch observante Bettelordensklöster, die neu gegründet werden, oft eben mit oder mehrfach mit dieser Auflage, dass Grund und Boden, auf dem das Kloster steht, wieder zurückfällt, wenn die Mönche die Observanz verlassen. Also insofern wird diese Klosterreform durchaus auch durch Klosterneugründungen ausschließlich observanter Klöster und ich nehme an, dass man die Pauliner, ich kenne den inneren Zustand nicht so recht, wohl damit zuzählen kann, aber die sind ja überall da angesiedelt, wo man wirklich keine Reichtümer erwerben konnte und wo also todsicher jemand, der nur eine Pfründe in einem nicht reformierten Kloster hätte haben wollen, niemals hingegangen wäre. Ich glaube, man darf die Pauliner also auch zu den observanten Neugründungen schlagen. Und insofern käme da schon einiges zusammen. Die Vaterherren in Württemberg, habe ich ja erwähnt, sind da haben sich nicht halten können, weil sie halt als Fremdkörper, also auch von der Besetzung her, durch Norddeutsch und so, nicht sehr beliebt waren und dann mit dem Tod des Ewart von Barth also wichtigste Unterstützung verloren haben. Aber es sind immerhin auch 4 Klöster von der oder 4 Häuser, von die man dann auch mit in diese Neugründungspolitik einbeziehen konnte. Herr Stöbe. Ich habe eine ganz naive Frage zur landesherrlichen Klosterreform, war ja im Normalfall ein pfälzisches Privileg notwendig, wenn man die Schismanzeit vielleicht von der Schismanzeit absieht. Und ich mache noch beiläufig nur davon, dass die Klosterreform auch im päpstlichen Interesse gewesen ist. Normalerweise sollte man eigentlich das Gegenteil erwarten, weil ja im Zuge der landesherrlichen Christenreform Laien einen zunehmenden Eingriff in geistliche Angelegenheiten gestattet wird. Worin lag dieses päpstliche Interesse, ohne dieses ja wahrscheinlich nur ganz schwierig so eine Kursreform durchführbar gewesen wäre. Dann noch eine kurze zweite Frage, die etwas nebenausgeht. Sie haben ja zwei Territorien behandelt, in denen weltliche Fürsten regiert waren. Man könnte erwarten, dass einen besonderen Reformboom eigentlich im geistlichen Gebieten gegeben hat, weil da ja ein, etwa bei den, in den, für die Bistümer, für die Reichsbistümer, und da man da ja ein doppeltes Interesse unterstellen könnte, einmal als Landesherr die Intensivierung der landesherrlichen Befugnisse und dann von einem geistlichen Standpunkt aus die Zurückdrängung oder Domestizierung der Exzellenzregion der Klöster. Und noch eine ganz kurze dritte Frage, die in die Reichskultur hineingeht. Gibt es auch Beispiele dafür, dass die Reformbewegung dazu eingesetzt wurde, reichsunmittelbare geistige Territorien zu mediatisieren? Oder war da der imperiale Druck so groß, oder die Diskussion so groß, dass das ausgeschlossen war? Ja, zum Ersten, ich würde sagen, das päpstliche Interesse besteht darin, dass sie die Urkunde ausstellen können. Das heißt also, die Erfahrung ja der Schismazeit, dann der konziliaren Spaltung, haben ja gezeigt, dass das Papsttum auch auszuschalten ist. Und im Sinne der Anerkennung des päpstlichen Primates ist natürlich der Papst daran interessiert, mit den Landesherren zu kooperieren. Das heißt also, es ist... Man könnte unterstellen, es wäre also weniger die Reform als solche, als die Tatsache, dass sie gefragt werden und als Autorität angerufen werden, für sie von Interesse. Also das gleiche Interesse, was bei den Konkordaten so beobachtet. Ja. Nicht mal so stark. Das ist Geschäftsbetrieb und wenn der Herr nicht sehr hoch ist, dann kommt das auch nicht bis an den Papst ran. Das macht die Behörde unterschiedlich. Deswegen gibt es ja dann auch gegensätzliche Mandate. Weil der die spätere Ausstellung die Ältere nicht mehr kennt. Ja, ich meine, insgesamt, wir können es auch von der anderen Seite, von der bischöflichen Seite her sehen, die Bischöfe, oder sagen wir, die Territorialfürsten haben ein Interesse schon, den bischöflichen Einfluss zurückzudrängen und dafür ist es günstig, sich an die Kurie zu wenden. Also insofern eben diesen Geschäftsgang über die Kurie einzuschlagen, diesen Weg einzuschlagen und von daher, also dieses Bündnis zwischen Landesherren, Päpsten, Observanzbewegungen, auch auf Kosten der Bischöfe. Bei den geistlichen Reichsfürsten, also ein besonderes Interesse. Ich hatte also da nur Trier als Beispiel und man kann ja sicher, also bei dem Bischof Otto von Ziegenhain, der den Johannes Rode vom Kartäuser zum Benediktiner macht, um ihn für die Klosterreform einzusetzen, eine energische Reformpolitik wohl unterstellen. Es ist auch in den Abhandlungen des Petrus Becker, der hauptsächlich über den Johannes Rode gearbeitet hat, das als bischöfliche Reformarbeit deklariert. Nur liegen dann diese Klöster, die zunächst mal vom Bischof reformiert werden, in seinem hochstiftischen Gebiet bzw. Interessensgebiet, sodass er da doch eigentlich wieder zunächst mehr als Landesherr tätig wird. Aber die Unterstützung, die er dem Johannes Rode verleiht, der dann ja für die Benediktinerreform insgesamt sehr wichtig wird, würde wieder in diesen Kontext hineinführen, den die Observanzbewegungen herstellen. Aber die ersten Maßnahmen sind in der Richtung. Wie weit das jetzt etwa bei dem Augsburger Otto Friedrich von Schaumburg, Peter von Schaumburg, Peter. Ja, Entschuldigung, das ist Friedrich von Zollern dann später, aber Peter von Schaumburg, der ja auch sehr aktiv ist, da müsste man könnte ich jetzt auf Anhieb nicht auflisten, wie die Klöster lagen und welches Interesse man da vielleicht hinter vermuten kann oder von welchen Vorbedingungen das ausgeht. Aber auch da kommt es sicherlich wie bei den weltlichen Fürsten stark auf den persönlichen Impetus auch an. Den darf man eher hinter den unterstellten oder erkennbaren Interessen natürlich nie ausschalten, denn es hängt sehr stark an solchen Personen wie etwa Eberhard den Bart oder auch also Friedrich dem Siegreichen an ihrer Einstellung, also eben auch an ihrer religiösen Einstellung. Jetzt dann Reformbewegungen als Zweck zur Mediatisierung. meines Erachtens als Beispiel erkennbar an den pfälzischen Bemühungen, das Kloster Weißenburg zu reformieren und dann auch unter pfälzischen Schirm zu bringen, was ja aber nicht gelingt. Und ähnlich könnte man das also auch für andere Klöster feststellen. Es ist eben so ein gewisser Ausleseprozess dann, der stattfindet, ob die Klöster die Reichsunmittelbarkeit behalten können oder ob sie sich dann doch unter landesherrlichen Schirm begeben müssen, der beispielsweise im Falle Zwiefaltens dann nur lehnsweise an die Grafen oder den Herzöge von Württemberg kommt, aber nicht jetzt in eigentlich im vollen Besitz, also wird nicht gekauft oder sonst wie durch Vogtwahl des Klosters also, auf den Landesherrn übertragen. Und deswegen muss da zum Beispiel der Landesherr auch vorsichtiger mit dem Kloster umgehen, als er das bei den Klöstern kann, deren Vogtei also in seinem vollen Besitz ist. Insofern kann man schon sagen, dass von Fall zu Fall, wo Ansatzpunkte bestehen, solche Tendenzen, die Reform zur Mediatisierung zu benutzen, da ist, aber eben die lokalen Bedingungen jeweils darüber entscheiden, ob das gelingt oder nicht. Ich habe noch eine Frage. Professor Sazzari, bitte. Sì, ma forse già risposto alla domanda che io volevo fare, cioè volevo chiedere anch'io sul ruolo dei vescovi. Sì, la domanda che ha fatto a me lei questa mattina, credo. Cioè appare sistematicamente questo impegno anche del vescovo nel chiedere la riforma dei regolari e in quale forma appare, cioè da quale documentazione traspare, nella richiesta, in una supplica, oppure compare in una bolla l'intervento del vescovo, non so, ecco. Questo è un tipo di domanda. Yeah. E se questo significa comunque che anche la vita religiosa è più organizzata appunto nella Germania del tempo intorno al vescovo che da noi è spesso assente, non so se invece nei principati tedeschi ha una funzione appunto più rilevante nella vita religiosa. Ja, es hängt wieder viel an der Frage, wie weit die Bischöfe für ihr Hochstift handeln, wie weit sie für die Diözese handeln und dann als drittes, wie ihr Verhältnis zu den Territorialherren ist auf deren Territorium, also zu ihrer Diözese gehört. Das erste eben mit dem Fragen, wie weit sie als Herren ihres Hochstiftes reformerisch tätig werden, ist, glaube ich, eben angeschnitten. Das andere, wie weit sie jetzt als geistliche Oberhirten da tätig werden. Sie versuchen natürlich den Einfluss gerade auf Benediktiner und Regularkanoniker zu behalten und versuchen die im Sinne der Benediktiner stattfindenden Kapitel der Klöster im Diözesanverband zu stützen. Die Bursfelder zum Beispiel, die eine straffe Organisation ausbilden, vermeiden die Abspaltung von den übrigen Benediktinerklöstern, die sozusagen in den benediktinischen Diözesan-Zirkumskriptionen sich versammeln, sie nehmen auch an deren Kapiteln teil, fördern da auch die Reform und auch ein Streit zum Beispiel um die Libri Ordinarii innerhalb der der Bursfelder wird, der Streit ging darum, eine radikale Erneuerung oder eine behutsame, weniger radikale Erneuerung der Libri Ordinarii herzustellen. Und man entscheidet dann, sich für die weniger radikale, um den Unterschied zu den anderen Benediktinerklöstern, die nicht zur Kongregation gehören, aber wohl sich als Mainz-Bambergisches Kapitel versammeln oder als Salzburgisches oder sonst wie, nicht zu groß werden zu lassen, um da die Differenz nicht zu groß werden zu lassen. Ansonsten sind die Bischöfe natürlich schon bestrebt, die Exemptionen möglichst zu verhindern, und es ist auch die Frage, die meist nicht ganz geklärt ist meines Wissens, wann die Bursfelder Kongregation selber exempt geworden ist. Der Einfluss auf die Bettelorden ist relativ gering. Da scheint sich also die Streitigkeiten zwischen Bettelorden und bischöflichen Institutionen durch die Reform nicht sehr zu ändern. Es ist also weitgehend, also abgesehen von den Streitigkeiten mit dem Pfarrklerus und so weiter, überhaupt das, was die bischöfliche Verwaltung direkt angeht, die Frage der Prüfung der Weihekandidaten vor der Priesterweihe. Also wenn Mönche zu Priestern geweiht werden sollen, müssen sie erstens ihren Namen nennen, müssen sie zweitens grammatische oder sonstige Kenntnisse überprüfen lassen. Und da sind auch die Observanten nicht viel entgegenkommender als die Konventualen und lassen sich also in der Regel nicht prüfen, sondern die Observanten gerade verweisen darauf, bei uns ist das Klosterleben in Ordnung, die Kandidaten sind hinreichend ausgebildet, um die Weihe zu erhalten. War da noch eine dritte Frage? Das war's, ja. Herr Schimmelpfennig, ich wollte direkt was dazu sagen, ja, wenn Sie noch so viel Zeit haben. Ja. Nur deswegen, weil einmal der Peter von Schaumberg genannt wurde als Parallele und weil das dann auch auf die Frage noch kurz eingeht. Soweit ich mich da erinnere, wird Peter von Schaumberg mehr in der Literatur als Reformer gelobt, als er es war. Er ist halt ein Frühhumanist, er ist ein Kardinal, was ja selten ist aus Deutschland, und er hält ein paar Reformsynoden ab, aber für den Weltklerus. Und demzufolge ist er halt ein großer Reformer. Aber das Kloster St. Ulrich und Afra zum Beispiel, das sich allmählich der Melkerreform anschließt, macht das aus eigenem Impetus. Das heißt, der Abt holt, glaube ich, zwei Mönche aus Melk und lässt die alle drei Jahre, glaube ich, austauschen, damit die auch mal wieder nach Hause kommen. Und die sollen darauf dringen, dass Chorgebet und Lebensweise der Mitbrüder verbessert werden. Und erst dann ungefähr, das war so Stand 40er Jahre, und in den, also zur Zeit Peters. Und etwa 30 Jahre später ist der eine Abt so schlecht, dass er also abdanken muss. Und dann wird aus einmal aus den Melkermönchen einer zum Abt gewählt, mit vorheriger Zustimmung dann des Vaterabtes in Melk. Und dann wird allmählich auf diesem Weg St. Ulrich immer mehr melkisch. Aber da hat also der jeweilige Bischof praktisch keinen Einfluss ausgeübt. Und bei Tierhaupten, also einer Abtei in der Nähe Augsburgs, im Hochstiftsgebiet, da wird einer hingeschickt im Auftrag des Bischofs und die Mönche empören sich und drohen ihm mit dem Tod. Und da ist dann erstmal die Reform gestorben. Und innerhalb sonst Augsburg, Dominikaner sollen reformiert werden, wehrt sich der Stadtrat dagegen und demzufolge wird nicht reformiert. Dominikanerinnen sollen reformiert werden, Stadtbüttel werden hingeschickt, und die Nonnen vertreiben die Stadthütte mit Pfannen und Stielen und Mistgabeln und anderem. Und dann ist auch da die Reform gestoppt. Also da merkt man, wie verschieden das in so einem Gebiet gehen kann. Und der Bischof selbst war viel zu selten in der Stadt, konnte normalerweise nicht rein. Also das klappt in Augsburg etwa ziemlich wenig, wenn man den Bischof als Mittel oder als Initiator betrachtet. Für Straßburg könnte man das genauso gut sagen, zumal auch in der Stadt natürlich der Bischof wenig Einfluss hat. Der muss, wenn er nach seiner Weihe Messe im Dom in Münster halten will, sowieso erstmal einen Antrag stellen, ob er das darf. Nicht wahr? Das ist der, und hat aber auch in der Diözese praktisch keine Reformen bewirkt. Herr Süder. Ja, Herr Mertens, ich möchte noch einmal etwas aufgreifen, was vorhin wahrscheinlich durch meine Schuld, weil ich es verkürzt wiedergegeben habe, von dem italienischen Interventor untergegangen ist. Nämlich die Frage, aber es ist vielleicht ganz gut, dass es jetzt erst kommt. Da haben wir auf der einen Seite die fürstliche, das Patrium Säkulare, das also von vorn durchführt. Wir haben auf der anderen Seite als Personifizierung des Patrium Säkulare in sich fromme Persönlichkeiten, wie etwa den Eberhard den Bart, den das ja nicht absprechen kann. Wie steht das nun eigentlich mit dem Substrat der Bevölkerung? Ist da eigentlich auch ein Bedürfnis, das war doch wohl Ihr Anliegen, ist da ein Bedürfnis auch in der Bevölkerung da? Also etwa, meine, bei den Benediktinern und Regularkanonikern, da wird man das nicht sagen können, die sitzen irgendwo draußen im Lande. Ja, also jedenfalls nicht so wie bei den Mendikanten. Ne? Ich meine, das zweifellos doch. Aber bei den Mendikanten, bei den Stadtklöstern, wie stellt sich nun der Rat der Stadt, wenn er überzeugt ist, wie wir also gerade von Augsburg gehört haben, na, die Sache geht da in Ordnung, dann wird er Versuche der Observanten, ein Kloster zu vereinnahmen, zurückweisen. Aber wir haben ja doch so und so oft den Fall, dass nun doch sicher bei den städtischen Autoritäten, vor allem in den Territorialstädten, also nicht in den Reichsstädten, wo also ein praktischer, ein Profit durch die Reform eigentlich nicht für die Stadt herausschaut. Da schaute kein Profit, kein großer Profit heraus. War da ein Bedürfnis, also auch etwa da, oder jedenfalls eine Stimmung, die das förderte? Das war doch wohl das, was Sie etwa gemeint haben. Mi plure di la, non solo la personale devozione o pietà dei principi, ja. Ma anche le Regionen. Ja. Ja. Das habe ich also ja zu schlecht übersetzt. Ja, ich hatte es auch schon Fürstenbezug. Das ist meines Erachtens wieder etwas differenziert zu betrachten. Wenn, also ich würde jetzt mal Straßburg als Beispiel nehmen. Die Dominikaner und Dominikanerinnen sind sehr stark mit der Oberschicht verwoben. Die Begräbnisse, die Besatzung der Klöster und so weiter. Und da finden dann keine Reformen statt, weil offenbar, sagen wir, die Klöster nicht so schlecht sind, dass unbedingt ein großer Skandal passiert. Also wenn in einem anderen Kloster Abtreibungen dergleichen bekannt werden, so weiter, dann entsteht ein gewisser Druck von unten, dass da etwas geschieht, obwohl es also dann auch misslingt, das Kloster insgesamt zu reformieren, weil in St. Stephan in Straßburg eben als patrizische Damen sitzen. Von unten her, von der Bevölkerung her, glaube ich, der Rat wird aber dann interessiert, für Freiburg könnte man das wahrscheinlich bei dem Franziskanerkloster zeigen, was eben erst 1517 auf einmal reformiert wird, aber es ist noch nicht ganz untersucht, aber nach den Andeutungen, soweit das bisher gemacht ist, dass die Besatzung offenbar nicht mehr so den Kontakt zu den führenden Ratsschichten hatte, sodass der Rat jetzt das Interesse an dem Grund und Boden, den das franziskanisch-konventualische Kloster angesammelt hatte, nun dadurch befriedigen wollte, dass es die Observanz einführte. Bei Pforzheim ist es der Fürst, der Markgraf von Baden, der da auch den Grundbesitz des Franziskanerklosters dann nach der Reform einzieht. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wie weit dann die Observanz reicht, ob die Observanz wirklich, ob diese Klöster sich wirklich darauf verzichten, völlig Liegenschaften anzunehmen. Das scheint sich mit der Zeit wieder etwas zu verflüchtigen. Sicherlich wird dann der Besitz nicht so groß, aber etwa bei dem, ich glaube, bei dem Schlettstädter Kloster ist es so, dass anfangs eben radikal die Dominikaner Observanten auf die Liegenschaften verzichten, die zurückgeben. Die Frage natürlich dann, wie weit werden die Anniversalleistungen noch erbracht, sind die noch zu erbringen, können die Stifter jetzt darauf verzichten, dass für ihr Seelenheil gebetet wird, das führen die Observanten eben an, dass bei ihnen das gewährleistet sei, führen die Konventualen an, weil sie den Besitz haben, dann beten sie auch, die anderen haben den Besitz nicht mehr, also beten sie auch nicht mehr für die. Also dass da bei der Observanz auch wieder man näher hinschauen müsste, wie das mit dem Besitz in der Totenhand liegt. Von unten her wird sicher durch die Reformprediger ein gewisser Druck erzeugt, dass durch das Reformschrifttum, was eben fast topisch allen Konventualen alles Schlechte unterstellt. Und wo ein Kloster wahrscheinlich tatsächlich skandalöse Zustände aufwies, ist es sicher auch im Interesse des Rates oder eines Landesherrn, diesen Anlass zum Skandal also irgendwie zu beseitigen. Sei es, dass jetzt das Kloster der Observanz übergeben wird oder dass er sonst auf irgendwelche andere Weise einschreitet. Also so dass man schon sagen kann, das wird von einer gewissen religiösen Stimmung getragen. Observanz wird vielleicht auch eine gewisse Mode, eben zumindest also bei Reformschriftstellern, die insgesamt für die Kirchenreform und auch die sittliche Reform des Weltklerus schreiben und dann natürlich die Observanten ebenfalls publizistisch unterstützen. Reformprediger spielen sicher eine Rolle. Für Straßburg wäre das Johannes Kreuzer und später dann Geiler von Kaisersberg. Dieser Johannes Kreuzer wird nachher selber Dominikaner Observant. Glaube ich, gibt es diese Strömung. Wie weit der Rat dem eben nachkommen muss oder will, ist dann eine Frage eben dieser sozialen Verflechtungen beziehungsweise der Größe des Besitzes in der Totenhand, ob das nun die städtische Politik energisch behindert oder ob es noch tragbar ist. So, Paul. Ja, io faccio delle domande molto generali e molto esterne, perché non sono esperto della storia degli altri. Ecco. E soprattutto vorrei sempre condurre il discorso alla cosa che ci interessa, cioè al Vergleich, Italien, Deutschland, un serio interesse che ha. E credo che dalla sua relazione, come diceva anche Chitolini, è molto comune alle altre relazioni che sono state fatte questo cercare di comprendere il fenomeno degli ordini religiosi all'interno di un territorio, di una società, non all'interno degli ordini stessi, ma in rapporto con appunto. Da questo punto di vista, appunto, cercando di cogliere le differenze tra Schiedenheim, Zwischen Deutschland und Italia, io credo che centrale sia sempre il problema della Grunderschaft, della presenza di signorie ecclesiastiche, insomma. E per esempio la persistenza, collegata con questo, di un altro fenomeno che in Italia è, appunto, che devo anche a Pitolini, che più prato per me è scomparso da secoli, della Foctai, la bucarzia. In Italia del XV secolo non credo, ecco, che esista. Quindi noi abbiamo invece in Germania questi elementi ancora forti, persistenti, questi elementi secolari, insomma, diciamo feudali, se vogliamo dire, insomma, ecco, in modo del vecchio ordine. Insomma. Mentre, chiedo ancora scusa delle mie espressioni approssimative, vediamo mancare i nuovi interessi statali, almeno non li ho sentiti nominare, ecco, i nuovi interessi che noi abbiamo definito ieri l'altro, mi pare come intensità, questo problema dell'intensità, del stesso, ospedali, monti di pietà, non so altro. In Italia sembra, ecco, che l'intervento dello Stato, del clero secolare, anche, ecco, chiedo poi correzioni, ecco, sia molto dovuto proprio a questo triangolo tra Stato, ordini religiosi, specialmente mendicanti, e le iniziative di ordine sociale, in cui questi ordini diventano in qualche modo molte volte l'espressione dello Stato, sia pure con conflitti che si aprono poi. Basta pensare che da Milano quello di Michele Carcano che viene sbattuto via e cose di questo genere, cioè non è senza conflitti, ci sono molti conflitti, ma è in qualche modo. Quindi mi sembra, ecco, di aver dire che manchi, almeno dal quadro, insomma, questo tipo di pressione. Facendo un paradosso, il professor Mertens ha parlato di ricorso al braccio secolare, no? Per la riforma. Da noi quasi è l'opposto. Se, molte volte, almeno nel leggere gli interventi, eccetera, è direi paradossalmente proprio c'è ricorso al braccio ecclesiastico, mi sembra, insomma, ecco. Cioè il loro Stato interviene chiedendo e obbligando l'autorità religiosa, il vescovo o chi per lui, a prendere posizione, quasi, no? È quasi un procedimento inverso al braccio secolare, questo mi pareva frane di visione. E non voglio banalizzare e spero di non essere frainteso, ma rifacendomi proprio alle ultime righe della sua è vero, cioè non si possono appunto colorare proprio per queste persistenze medievali, non si possono colorare gli interventi dei principi tedeschi del 400 con i colori della riforma, diciamo, che si sta in Andersacco, e questo è certo il richiamo a questa prudenza. La mia domanda è, non può questa situazione però avere favorito uno sbocco di tipo rivoluzionario, anziché uno sbocco di tipo riformistico? Mi esprimo in termini attuali, attuale terminologia. Proprio perché questa situazione era in qualche modo molto più ancorata ai vecchi ordinamenti, può darsi che questo abbia portato poi a una rottura brusca dell'equilibrio. Non voglio, ecco, proiettare, stesso con essere in guardia, non voglio proiettarsi la riforma, magari. Però ecco, mi domando se questa persistenza di elementi medievali, ecco, non abbia contribuito allo squilibrio complessivo del sistema. Ja, ich glaube, dass gerade die teilweise Einwendung, teilweise Ergänzung zu dem Problem des Tätigwerdens des weltlichen Armes schon Kontinuitäten also, oder eine längere Vorgeschichte aufgezeigt haben, sodass man, glaube ich, also da nicht von einem Bruch, auch nicht von einer revolutionären Entwicklung sprechen kann, sondern dass hier tatsächlich ältere Ansätze einen gewissen Schub erhalten, dadurch, dass es die Observanzbewegungen gibt, die die weltliche Gewalt einsetzen kann, seit es die Observanzbewegungen gibt, weil die ja auch definieren, was Observanz zu sein hat, kann man eben viel klarer unterscheiden, was nun ein observantes Kloster ist und was nicht. Es gibt also sozusagen klare Kriterien, eben diese Alternative, vor die man die Klöster stellen kann. Und insofern sind die Landesherren auch angewiesen auf diese Observanzbewegungen, verbünden sich mit ihnen und können dadurch dem landesherrlichen Kirchenregiment oder den Einflüssen auf verschiedene Bereiche der Kirche einen neuen Schub verleihen und ohne dass aber alles ja ein klares System hätte. Es gibt ja eben diese gegenläufigen Tendenzen, halt diese Widersprüche, von denen ich da gesprochen hatte. Es gibt auch nicht jetzt eben eine begleitende juristische Lehre, die Macht der Landesherren entsprechend erweitert, systematisch begründen würde. Es gibt die Via Facti, dass der Landesherr eben sich einmischt, wo er kann. Es gibt, das ist sicher meines Erachtens eine Bedeutung dieser päpstlichen Privilegien, eben solche Urkunden, die es ihn verbriefen, eingreifen zu dürfen. Wie weit sie es eben dann tun, ist eine andere Frage. Wie weit sie eben dieses Recht als Pflicht auffassen, wie weit sie es können. Aber einen eigentlichen Bruch würde ich da nicht sehen. So sehr es natürlich für das einzelne Kloster einen Bruch bedeuten kann, wenn die Observanz eingeführt ist, aber aufs Ganze hin glaube ich nicht. Also das ist ja zunächst also auch bei der Reformation praktisch, also bei den frühen Jahren noch schwer gewesen zu erkennen, dass es einen Bruch bedeuten wird, was jetzt da passiert. Also wenn meinetwegen also zunächst etwa, ja, um wieder Straßburg als Beispiel zu nehmen, der Rat von den Klöstern, die Almosenstiftungen zusammen tut in einen dann vom Rat zu bewirtschaftenden Fonds, weil die Almosenstiftungen nicht mehr ausreichten. Das richtet sich dann nach Nürnberger Vorbildern, die schon vor der Reformation einsetzen und insofern auch nur eine Ausdehnung eigentlich dieses stadtherrlichen Regiments bedeuten, das aber dann natürlich im Kontext der Reformation eine größere Bedeutung gewinnt, zumal wenn sich dann die Konvente selber auflösen. Aber ich möchte nur sagen, dass auch in den Anfangsjahren der Reformation, ja, es auch für die Zeitgenossen schwierig war, sozusagen einen Bruch zu erkennen. Und in vielem das zunächst ja als eine Fortsetzung der Reform, wie man sie aus dem 15. Jahrhundert kannte, aufgefasst haben. Und insofern möchte ich also da in moderner Terminologie die Reform eine Reform bleiben lassen und nicht zu einer Revolution, als eine Revolution sehen. Herr Schimmel, vielleicht nochmal. Ja, Entschuldigung, dass ich nochmal was frage, aber jetzt auch im Anschluss an das Letzte und auch an die Frage von Herrn Ketterone nochmal. Ketterone. Ja, ich denke mal nicht von ihm. Jetzt die Frage, was bedeutet eigentlich dann die Reform, also gerade bei den Mendikanten, dem normalen Gläubigen? Sie haben ja selbst gesagt, eventuell ist sonst auch der Bruch nicht so deutlich. Wenn man an die Satiren denkt und nicht nur an die der Humanisten, ganz zu schweigen von denen der Reformatoren, dann wird doch höchstens zwischen einzelnen Ordensangehörigen, also auch nur Franziskaner oder Dominikaner, unterschieden, aber nicht ob Konventuale oder Observant. Ich kann mich also jedenfalls nicht daran erinnern. Man ist Bettelmönch oder halt höchstens Franziskaner oder Dominikaner oder anderes. Aber man macht sich doch über die Leute lustig. Auch schon Mitte des 15. Jahrhunderts doch stark und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Liegt das nun daran, dass das schon langsam ein Topos geworden ist, so ähnlich wie bei Boccaccio und anderen, oder liegt das daran, dass nach außen hin eine Veränderung durch die Reform nicht deutlich geworden ist? Das heißt also, dass die Besserung, dass eine Ausstrahlung auf das Volk überhaupt nicht oder kaum wahrnehmbar stattgefunden hat, was ja dann auch bei unserem Thema Vorreformation nicht ganz uninteressant wäre und was sich in gewisser Weise auf beide Länder, auf Deutschland wie auf Italien auch bezieht. Das heißt, ist man schon so abgestumpft und achtet überhaupt nicht mehr drauf, was bei den Bettelmenschen da intern passiert, sondern man klassifiziert sie nur noch als Schnorrer und anderes ein, egal wie gut das innere Leben funktioniert und ob sie nun wirklich Liegenschaften haben oder nicht. Ja, es ist wahrscheinlich zusammen. Es gibt ja, glaube ich, von Deutschland keine solche Karten, wie Frau Zarri sie gezeigt hat, wo man jetzt darauf absehen kann, wie anteilmäßig jetzt tatsächlich das Gewicht zwischen konventualischen und observanten Klöstern ist. Es gibt dann die Karten, meinetwegen zu den observanten Klöstern einzelner Provinz oder so, aber dass man das so aufs Ganze einmal sehen könnte für Deutschland, habe ich also noch nicht kartiert gesehen. Und aber es würde sicher ja doch herauskommen dabei, dass die Konventualen wie in Italien ja auch in der Mehrheit bleiben. Sie sind nur nicht die Wortführer des Ganzen. Die Publizistik sozusagen ist immer auf Seiten und in Hand der Observanten, und die Konventualen haben einige Schwierigkeiten, da das ja ihre Auffassung zu formulieren, zumal ja eben die Konventualen auch wieder nicht einheitlich sind. Wenn man die Mönche, sagen wir, als Schnorrer und so weiter eben hinstellt, also alles, was irgendwie vom Bettel abgeleitet ist, dann kann sich durch die Einführung der Observanz das Bild eigentlich nicht ändern, weil ja gerade die Observanten wieder sich auf den Bettel besinnen sollen und eigentlich mehr betteln müssten, als die Konventualen das getan haben. Insofern wird sicherlich das Bild sich nicht geändert haben, wenn jetzt ein Kloster, in einem Kloster tatsächlich so skandalöse Verhältnisse gewesen sind, wie sie in den Reformationsbullen oft genannt werden, wird sich sicherlich für die Bevölkerung ein Unterschied bemerkbar gemacht haben. Aber es werden ja eben sicherlich nicht alle konventualischen Klöster so gewesen sein, ob die auf Matratzen oder auf Stroh geschlafen haben. Das hat sicherlich für die Bevölkerung keinen Unterschied gemacht. Zum Beispiel einer der beliebtesten franziskanischen oder auch wirksamsten franziskanischen Prediger in der Spätzeit, also der Thomas Murner, ist ein Konventuale, der sich sogar noch 1521 auf den Posten eines Kanzlers der Stadt Straßburg beworben hat, als Nachfolger des Sebastian Brandt. Und das wäre natürlich für einen Observanten unmöglich. Also stellt sich vor, dass ein Kanzler einer Stadt eine Mönchskutte. Aber er hat sich auch auf seine Tonsur den Lorbeerkranz eines Poeta Laureatus setzen lassen. Das wäre natürlich auch für einen Observanten nicht möglich gewesen. Aber das sind sozusagen natürlich keine Normalfälle. Ich könnte mir denken, dass für die Bevölkerung dieser Unterschied hauptsächlich dadurch wichtig wurde, dass die beiden Richtungen aufeinander geschimpft haben, auch in den Predigten. Das heißt also, dass das, was sonst Ärgernis verursachte, dass die unterschiedlichen Bettelorden aufeinander schimpfen, sich multipliziert dadurch, dass nun auch die jeweiligen Teile aufeinander, also oder gegeneinander predigen oder sich gegenseitig heruntermachen. Und dass also von daher zumindest das Erscheinungsbild nach außen nicht so geprägt wurde, als dass es nötig wäre, jetzt eine sicherlich ältere Topik deswegen ad acta zu legen und nicht mehr zu benutzen. Es gab sicherlich noch genug Anknüpfungspunkte, wenn man also solche topischen Satiren las, die mit dem Erscheinungsbild also irgendwie in Verbindung zu bringen. Das wäre jetzt meine Einschätzung, aber das ist also jetzt eine reine wirklich Schätzung. Nicht? Ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, ich glaube nicht, über das Erscheinungsbild, aber also nach den Klagen, die so über die Observanten, über die Bettelmönche aus der Literatur kenne und auch gerade eben dieses Problem der öffentlich geäußerten, öffentlich vorgetragenen Differenzen zwischen den Orden und zwischen den Teilen der Orden scheint mir ziemlich wichtiges zu sein. Es führt ja eben vielfach dazu, dass bei den Prädikaturstiftungen in den Städten ausdrücklich festgehalten wird, es soll Weltgeistlicher sein und nicht mehr ein Mönch, weil der eben halt die Ehre seines Ordens verteidigt, aber nicht meinetwegen biblisch predigt oder dergleichen. Dankeschön, Herr Mertens. Ich glaube, dieses letzte Problem ist wirklich ein sehr schwierig zu lösendes Problem, vor allem weil diese Topik der Bettelmönchsverachtung ja die Reformation überdauert, auch im katholischen Bereich und fortwirkt bis zur Säkularisation. Es gibt noch im benediktinischen Bereich und auch weltlichen Bereich Beschimpfungen der Bettelmönche noch um die Säkularisationszeit selbst bis in die Gutachten zur Säkularisation hinein. Die könnte man ja gerne säkularisieren, aber die landgesessenen Klöster, die seien so wichtig, die müssten bestehen bleiben. Dies nur als kleine Ergänzung. Ich glaube, die Diskussion hat doch deutlich gemacht, einige der Unterschiede noch einmal zwischen Italien und Deutschland, vor allem in der Art, wie der weltliche Arm in beiden, wie weltlicher Arm und Bischöfe in den beiden Ländern bei der monastischen, bei der Ordensreform tätig war. Und damit, glaube ich, müssen wir für heute schließen, soweit schon wegen der Abfahrtszeit. Thank you.